Vorwort von Weihnachtsmärchen für Kinder. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Vorwort. Liebe Tante, sagte eines Abends, gerade 8 Tage vor Weihnachten, die kleine Mathilde. Du erzählst mir immer von dem Christkindchen, aber gar nichts von seiner Mama. Sage mir doch, wer sie gewesen ist und wo sie gewohnt hat. Nun, wenn du hübsch ruhig sitzen und zuhören willst und der Georg auch, dann will ich euch alles erzählen, was ich von dem Christkindchen, von seiner Mama, dem Knecht Nikolaus und dem Eselchen weiß. Es war sehr still und behaglich in Tantens Zimmer. Im Ofen knisterte das Feuer und draußen auf der Straße der Schnee, wenn jemand vorüberging. Die Lampe brannte noch nicht, aber es war doch nicht ganz dunkel im Zimmer, denn die Gasflamme vor dem Fenster warf einen flackernden Schein herein und malte bald tiefe Schatten, bald bunte Lichter auf die Wände und streifte mit glänzendem Schimmer die grünen Pflanzen und Sträucher des Blumentisches. Eine bessere Stunde zum Geschichtenerzählen als diese gibt es nicht. So rückten der Mathildchen und Georg ihre kleinen Stühle ganz dicht an den Stuhl der Tante. Und sie begann ihre Märlein und erzählte jeden Abend ein neues, bis sie endlich am 9. Abend und nachdem das letzte Märlein erzählt war, das liebe Christkind selber kam, um alle Märchen und Träume der Fantasie zu verwirklichen und überflüssig zu machen. Ende von Vorwort. Erste Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte von der Frau Holle. Vor ganz undenklich langer Zeit, da gab es noch gar kein Christkindchen, sondern nur eine Frau Holle. Die wohnte nicht weit von uns auf der höchsten Spitze der Odenwaldberge, auf der kalten, windigen Böllsteiner Höhe. Die schönen Odenwaldberge waren damals noch nicht wie jetzt bis fast hinauf mit fruchtbaren Feldern und üppigen Wiesen bedeckt, sondern es zogen sich fast bis zu ihrem Fuße hinab dunkle Wälder, in denen Hirsche und Rehe herumsprangen. Und wo eine Menge von Köhlern wohnten, die ganze Gebirge von Kohlen brannten und diese dann hinunter in die Ebene zum Verkaufe brachten. Zwischen den Wäldern aus Tannen und Buchenbäumen aber wuchs noch ein kleiner Wald von Ginstern, so dass es im Frühjahr, wenn sie blühten, aussah, als sei der ganze Odenwald mit Gold bestreut. An diesen gelben Blüten naschten Millionen Bienchen den süßen Blumenstaub, und waren sie abgeblüht, dann kamen die Besenbinder, schnitten die Reiser ab und banden Besen davon. Für die Bienchen aber blühten nun ganze Felder von Heidekraut und schien der ganze Odenwald zuvor gelb, so war er jetzt an einzelnen Stellen fast rot. Wenn dann aber auch die Heide all ihre Süßigkeit hergegeben hatte und zu verblühen begann, so flogen die Bienchen hinunter in die Täler und brachten den Honigseim den Bäckern, die köstliche braune Lebkuchen davon machten. So schön war es damals im Odenwald und ist es zum Teil noch, wenn es auch nicht alle Leute wissen und sehen. Auf der höchsten Spitze aber, auf dem Böllstein, war schon zu jener Zeit ein großer, freier Platz, der von hohen Tannen eingefasst war und auf dem eine Menge Steine und Felsen herumlagen. Da hatte die gute Frau Holle ihren Sitz und konnte über die anderen Berge hinweg weit hinaussehen in das Land, bis an den Rhein, den Main und den Neckar. Sie liebte alle Menschen, die da herum wohnten, in Städten und Dörfern. Sie kannte sie alle und belohnte und bestrafte sie, je nachdem sie es verdienten. Andererseits kannte jedermann die Frau Holle, die Guten liebten, die Bösen fürchteten sie, denn sie sah mit ihren hellen, durchdringenden Augen ringsumher alles, was geschah. Die Frau Holle hatte auf dem Böllstein kein Haus, in dem sie wohnte, und wer am hellen Tag über den Berg ging, der merkte nichts von ihr. In lauen Sommernächten aber hörte man zwischen den Bäumen hervor ein Kichern und Zischeln und Lachen, dass es den Leuten ganz sonderbar zumute ward und dass sie lieber einen weiten Umweg machten, ehe sie über den Berg gingen. Im Winter, wenn die Tage am kürzesten waren, sah man auch manchmal ein helles Feuer auf dem Böllstein glänzen, aber nur von Weitem, denn da lag der Schnee ellenhoch und es hätte sich keiner hinaufgetraut, wie auch keiner den Pfad kannte, der zwischen den Felsen durch unter die Erde und gerade hinein in Frau Hollens goldenen Saal führte, in dem sie wohnte. Der Saal war wunderschön, er hatte goldene Wände und eine silberne Decke, die von Säulen aus blauen Steinen getragen ward. Da drinnen saß die Frau Holle, umgeben von einer ganzen Schar kleiner Engelein, die rosenrote Flügel an den Schultern trugen und anstelle der Kleider ihre langen blonden Locken gehüllt waren, welche ihnen bis auf die kleinen Füße herabfielen. Mit den Engelein arbeitete die fleißige Frau Holle Tag und Nacht. Sie spannen, strickten und webten, dass es eine Lust war. Wenn aber der Frühling kam, dann stieg Frau Holle hinauf auf die Erde, zog ein langes grünes Kleid an, setzte einen Kranz von Kornblumen und Ähren auf und fuhr in einem goldenen Wagen, den zwei schneeweiße Kühe zogen, über das ganze weite Land, das sie von ihrer Höhe aus übersehen konnte. Wo sie vorüberkam, streute sie Samenkörner aller Art aus, und bald darauf prangte die Erde in den verschiedenartigsten Farben. Hier breitete eine grüne Wiese ihren Blumenteppich aus, dort wogte ein reifendes Kornfeld, daneben lag ein Acker mit blühendem Flachse wie ein blaues, über die Erde ausgespanntes Tuch, und gelbe Rapsfelder durchschnitten gleich langen Bändern den Flur nach allen Richtungen. Das alles ließ die gute Frau Holle wachsen, aber nur auf den Feldern der fleißigen Menschen. Auf denen der Faulen dagegen ließ sie Disteln und Unkraut emporschießen. Wenn dann die Erde so schön geschmückt war, fuhr sie wieder heim in ihren goldenen Saal. Und nur an milden Sommerabenden, wenn der Mond schien oder die Sterne flimmerten, stieg sie mit den Engelchen wieder hinauf. Und da tanzten sie auf dem dichten Heidekraut, das den Böllstein bedeckt, in Ringel rein, wozu alle Vögel im Walde musizierten. So trieben sie es den ganzen Sommer und Herbst über. Aber wenn die Blätter anfingen abzufallen und die Nordwinde zu sausen, da ward es gewaltig kalt auf dem Böllstein, so dass man sich des Nachts lieber in ein warmes Bett steckte, statt draußen herumzutanzen. Der Frau Holle ging es auch so, und sie befahl den Engelein, ihr Federbett zurechtzumachen und es tüchtig aufzuschütteln. Wenn die Engelein das hörten, waren sie sehr vergnügt. Es gab für sie keine größere Lust, als Frau Hollens Bett zurechtzumachen. Sie schüttelten und rüttelten in den Federn, und eines warf unter lautem Lachen das andere hinein, so dass die Flocken bis über den Rhein und den Main herüberflogen und stoben. Da sagten die Leute drunten im Tale und in der Ebene, es wird Winter, die Frau Holle schüttelte Bettchen aus, und sie holten ihre Pelzkappen und Pelzröcke hervor und steckten sich tief hinein. Die Frau Holle hatte aber auch einen dicken warmen Pelzrock und eine Pelzmütze. Die zog sie nun statt eines schönen Kranzes über die Ohren. Für die Engelchen waren kleine Pelzröcke und Pelzkappen da, und wenn es ein schöner Winterabend war, zogen sie von der Böllsteiner Höhe aus und folgten der Frau Holle, wohin diese sie führte. Die Frau Holle war eine überaus fleißige und reinliche Frau und hasste nicht so sehr als Schmutz und Faulheit. So wie sie im Sommer die faulen Landwirte strafte, so machte sie es im Winter mit den schmutzigen und faulen Frauen und Mädchen. Darum kam sie des Abends in die großen Stuben, wo die Mütter und Töchter zusammensaßen und spannen, strickten und nähten. Sie setzte sich zu ihnen, arbeitete mit ihnen und gab genau Acht, wer seine Sache gut machte. Wenn ein Kind ein schönes, reines Strick- und Nähzeug hatte, fand es am anderen Morgen in seinem Körbchen eine hübsche neue Puppe oder ein Bilderbuch oder einen großen braunen Herzlikkuchen. Den Strümpfen aber, die überall Jahresringe von Schmutz zeigten, den Hemden und Schnupftüchern, die genäht waren, als ob sie von Sackleinen wären, war die Frau Holle todfeind. Da kamen die Engelein in der Nacht, fielen mit langen, feinen Scheren über die schlechte Arbeit her und zerschnitten sie in tausend kleine Stückchen. Und wo ein unordentlicher Spinnrocken stand, da zerrupften und zerzupften sie ihn so gründlich, dass auf der Welt nichts mehr damit anzufangen war. Kamen dann am anderen Morgen die unordentlichen Mädchen und Kinder an ihrer Arbeit, so fanden sie die Bescherung, aber keine Christbescherung, keine Puppe, kein Bilderbuch, sondern nur schmutzige Fädchen und Läppchen und hatten die Schande und den Spott obendrein. Den schmutzigen Mamas aber ging es am allerschlimmsten. Da brachten die Engelein in der Nacht lange Besen mit und fegten den Schmutz aus den Ecken hervor, wo man ihn hineingesteckt hatte. Sie kehrten alles an die Türschwelle. Das gab oft einen Berg fast so hoch wie das Haus. Und wenn die Leute am Morgen zur Türe hinaus wollten, waren sie in ihrem eigenen Schmutze gefangen und mussten ihn erst wegschaffen, ehe sie sich wieder frei bewegen konnten. Auf diese Weise ward es wenigstens einmal im Jahre sauber im Hause. Und es wäre ein rechtes Glück, wenn die Engelein jetzt auch noch manchmal zum Fegen in die Häuser kämen. Weil es aber jetzt so ungeheuer viele Bücher gibt, in denen alles, was die Frauen und Mädchen tun sollen, geschrieben steht, denken sie, sie könnten sich die Mühe sparen und bräuchten kein gutes Beispiel mehr zu geben. Die Bücher tun es aber nicht allein, das sieht man deutlich alle Tage, und die Zeiten waren oft besser, wo die Frau Holle das schönste Beispiel für alt und jung gewesen. Wenn die fleißigen Mamas ihre Töchterchen recht loben wollten, dann wussten sie nichts Besseres zu sagen als, du machst es fast so schön wie die liebe Frau Holle. Die gute Frau saß oft halbe Nächte lang bei den fleißigen Leuten. War sie aber müde und sehnte sich nach Hause in ihr warmes, weiches Bettchen, dann stand sie auf, öffnete das Fenster und warf das Klügelgarn, das sie gesponnen hatte, hinaus, indem sie das eine Ende festhielt. Dann rief sie freundlich, gute Nacht, ihr lieben Leute, setzte sich auf den Faden und ritt auf demselben so schnell wie der Wind hinauf nach dem Odenwald und gerade in den goldenen Saal hinein. Da merkten es erst die Leute, wen sie zu Besuch gehabt, und waren nun noch einmal so fleißig. So lebte die gute Frau Holle viele, viele, viele Jahre lang. Da fühlte sie auf einmal, dass sie ein wenig alt und schwach werde und nicht mehr so recht könne. Im Frühling und im warmen Sonnenschein über Land zu fahren, das ging ja noch an, aber die Wintergeschäfte wollten ihr gar nicht mehr behagen. Es war auch ein schlechter Spaß, bei Eis und Schnee, bei Wind und Wetter auf einem Zwirnsfaden durch die Nacht zu reiten. Nun hatte die Frau Holle einen lieben alten Freund, das war der Storch. Der war weit gereist, hatte alle möglichen fernen Länder und Menschen gesehen und wusste immer guten Rat. Der kam einmal im Sommer zu ihr auf Besuch, denn im Winter ist es ihm im Odenwald viel zu kalt. Dem klagte sie ihre Not und sagte, »Lieber Storch, ich bin alt und gar allein. Möchte ich gerne ein Töchterchen haben, mit dem ich spielen, das ich hinunter zu den Menschen schicken könnte, um die Fleißigen und die Braven zu belohnen und die Faulen und die Bösen zu bestrafen. Du bist zu weise und gelehrt und bringst allen Menschenfreunden die kleinen Kinder. Da muss es dich doch auch freuen, wenn die Kinder brav und gut werden und etwas lernen.« »Ganz gewiss, Frau Holle, das versteht sich von selbst«, klapperte der Storch. »Wenn ich nun ein kleines Mädchen hätte, würde ich es so lieb und fromm machen, dass alle Kinder ihm gleichen und von ihm geliebt sein möchten. Lieber Storch, bring mir von deiner nächsten Reise ein kleines Töchterchen mit.« »Meine liebe Frau Holle«, sagte der Storch, »das tue ich ja herzlich gern. Das schönste, beste und frömmste Kind, das ich auf Erden finden kann, will ich euch hierher bringen, aber nur ein wenig Geduld.« Frau Holle nickte und der Storch flog fort. Der Sommer verging und der Herbst und der Winter kamen mit Macht. Frau Holle schaute jeden Tag sehnsüchtig hinaus, ob der Storch nicht käme, aber vergebens. Sie war ganz traurig und wollte gar nicht mehr ausreiten, wie sehr auch die Menschen unten auf der Erde sich nach ihr sehnten. Die Engeln taten, was sie konnten, um sie aufzuheitern. Sie schüttelten und rüttelten Frau Hollens Bettchen und jagten die Federn so hoch in der Luft herum, dass die Flocken rings um Fuß hoch lagen und Menschen und Tiere darin stecken blieben. Darüber wollte sich das kleine Volk halb totlachen, aber Frau Holle lachte nicht, sondern befahl ihnen nur, den Unsinn unterwegs zu lassen. Die Tage wurden kürzer und kürzer, die Nächte länger und länger. Und endlich kamen die paar allerkürzesten Tage, in denen die Sonne kaum Zeit hatte hervorzugucken und bald wieder fort muss. Eben war sie wieder im Sinken begriffen, da zeigte sich ein schwarzer Punkt über dem Odenwald. Der kam näher und näher, und wäre es nicht schon so dämmerig gewesen, hätte man leicht den Gevatter Storch erkennen mögen. Das war ja in dieser Jahreszeit eine seltene Erscheinung. Er war es aber wirklich, und er flog geradezu herab auf den Böllstein und Frau Hollens Fenster. Er schlug mit seinem langen Schnabel daran und rief, »Geschwind, liebe Frau Holle, geschwind, mach auf, mich friert ganz erbärmlich.« Schnell rissen die Engelein das Fenster auf und ließen den Gevatter Storch herein. »Da bin ich«, sagte er, »ich komme weit, weit her aus einem heißen Lande, wo die Sonne fast nicht untergeht, und habe euch von dort das schönste, beste und frömmste Kind mitgebracht, das auf der ganzen Erde zu finden war.« Mit diesen Worten legte er ein kleines, schneeweißes Kindlein, das er vorsichtig im Schnabel trug, auf Frau Hollens Bett. Als sie das hörte und sah, stieß sie einen Freudenschrei aus, und die Engelein jauchzten laut auf. Das war ein Vergnügen. Das Kindchen machte seine Augen weit auf. Die waren so durchsichtig blau wie der schönste Sommerhimmel. Dabei hatte es lauter kleine goldene Löckchen auf dem Kopf und, das war das Schönste, zwei kleine, schneeweiße Flügel an den Schultern. Der Storch, der als weiser Mann nicht gern viel Worte machte, deutete auf die Flügel und sagte kurz, damit es nicht auch auf dem Zwirnsfaden reiten muss. Worauf Frau Holle glückselig nickte und das liebe Kind immer von neuem herzte und küsste. Die Engelchen freuten sich fast nicht weniger als Frau Holle und schrien und lärmten nach Herzenslust. Der Storch aber machte ein ernsthaftes Gesicht und sagte, schweiget jetzt alle einmal und hört, was ich euch zu sagen habe. Ich dachte immer an das, was ich Frau Hollen versprochen hatte und bin durch die ganze Welt geflogen, ohne dass ich bei den Menschen ein Kindlein finden konnte, das lieb und fromm genug war, um ihr Töchterlein zu sein. So war das Herbst und Winter, und meine alten Augen waren zuletzt ganz müde vom Suchen. Da kam ich heute in ein fernes, fernes Land, wo das ganze Jahr über die Sonne scheint und Frucht und Blüte nie vergehen. Dort war es schon Nacht, als es hier noch Tag gewesen, aber das Dunkel erhellte ein großer, heller Stern mit so wunderbarem Glanze, wie ich ihn noch nie gesehen. Der Stern schoss pfeilgeschwind durch die Luft, und ich flog ihm nach, bis er über einer kleinen, niedrigen Hütte stehen blieb. Ich sah hinein. Da lag in einer Krippe ein wunderschönes, herrliches Kind, von dem ein noch hellerer Glanz als von dem Sterne ausging. Rings um die Krippe schwebten Engelein auf goldenen Wolken. Die sangen so schön und lieblich, wie ich noch nie etwas gehört. Das Kind aber lächelte mich so freundlich an, dass ich dachte, dies ist das Kind, das ich Frau Holle bringen möchte, denn ganz gewiss ist es das Liebste und Beste auf Erden. Da rief eine Stimme neben mir, von der ich nicht weiß, woher sie gekommen. Willst du es mit dir nehmen, dass es den kleinen Menschenkindern in deinem Lande stets ein Kind bleibe? Das Kind, von dem sie lernen, was Güte, Liebe und Gehorsam ist, selbst dann noch, wenn es schon lange das Licht geworden, das die ganze Welt erhellen und mit neuem Glanze verklären wird. Im nächsten Augenblick fühlte ich mich mit dem Kind emporgehoben und wie im Sturm durch die Luft getragen, ohne dass ich meine Flügel bewegen brauchte. Und da bin ich nun, Frau Holle. Und ihr besitzet das Kind, das ihr euch so heiß gewünscht, das gute, fromme Kind, dem die Menschenkinder in allem Guten nacheifern sollen, das freundliche Kind, das ihnen Freude spendet, wenn sie brav sind, aber auch das Zürnende, das die Unartigen bestraft. Während der Storch geredet, weinte Frau Holle heiße Tränen still in ihren Schoß, und selbst dem mutwilligen Engelein wurden die Äuglein vor Rührung trübe. Dann kniete sie neben dem Bette nieder, auf welchem das Kindlein lag, und sprach: »Ja, ich kenne dich. Du bist das Licht der Welt, das über uns gekommen und vor dem meine Macht zu Ende geht. Die deutschen Kinder aber sind doppelt glücklich zu preisen vor allen anderen. In unsere deutschen Wälder und Täler bist du niedergestiegen als Kind, und in ihnen bleibst du jetzt als Kind bis in alle Ewigkeit und wirst allen Kindern das schönste und herrlichste Vorbild sein.« Nun aber hielten sich die Engelein nicht länger. Auch ihnen war ja die himmlischste Nacht angebrochen, die sie je gesehen, und sie wollten diese in Jubel und heller Freude begehen. Sie zündeten ihre Kerzchen an, mit denen sie in den langen Sommernächten zwischen den Büschen und Gesträuchen herumtanzten, und flogen damit auf die Fichten und Tannen, den Böllstein umgeben. Es war wunderschön anzusehen, wie die vielen Lichter zwischen den dunklen Grün der Tannen glänzten und schimmerten. Sie nahm das Kindlein auf den Arm und trug es hinaus, um die Pracht zu zeigen. Da machte es die schönen Augen weit auf und lächelte holdselig. Die Englein aber sangen: »Sei gesegnet, Christkindlein, denn so sollst du heißen, weil noch nie so hold und rein war ein Kind zu preisen. Wer dich sieht, wird fromm und gut, muss vor dir sich neigen. O, so nimm in deine Hut Kindlein, die dir gleichen.« »Ja«, sagte Frau Holle, indem sie das Kindlein hoch emporhob zu den vielen Lichtern und den ewig glänzenden Sternen, »so soll es werden, und so glücklich wie ich jetzt bin, sollen fortan in dieser Nacht alle guten, braven Menschen und Kinder sein. Es ist eine Weihnacht für mich und für die ganze Welt. Übers Jahr, wenn du größer bist, gehst du hinunter, wo die Menschen wohnen, bringst ihnen schöne Gaben und zündest ihnen schimmernde Kerzen an grünen Bäumen an, damit ihnen die lange Winternacht so hell und freudig werde, wie sie uns eben geworden ist.« Da klatschten die Engelein die Hände und riefen: »So soll es sein. Jedes Jahr wird nun den braven, guten Kindern das Christkind neu geboren werden.« Darauf gingen sie wieder alle in den schönen, goldenen Saal. Der Storch flog fort. Und nun wisst ihr die Geschichte von der Frau Holle und dem Christkind, dessen Geburtstag wir sehr bald wieder feiern werden. Ende von der ersten Erzählung, gelesen von Elli, September 2012. Zweite Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Knecht Nikolaus. So, nun war also das Christkindlein da und wurde von Frau Holle und den Engelein mit der größten Zärtlichkeit gepflegt. Waren sie vorher fleißig gewesen, so wurden sie es jetzt noch viel mehr. Den ganzen Tag arbeiteten sie für das liebe Kind, das mit erstaunlicher Schnelle heranwuchs, im Frühjahr bereits sprechen und laufen konnte. Und als der Sommer vorbeigegangen fast schon so groß war wie die Mägdlein drunten im Tal, wenn sie das erste Mal zum Tanz unter die Linde gehen. Die Engelein fingen Sonnen- und Mondesstrahlen, haschten die Morgennebel und die feinsten Spinngewebe, die zu finden waren. Daraus fertigten sie Christkindskleider und einen langen, faltigen Schleier, den sie mit glänzenden Tautropfen bestickten. Je mehr das Christkind heranwuchs, umso schöner und lieblicher wurde sein Angesicht, umso süßer seine Stimme und umso holdseliger sein Lächeln. Als es nun aber Herbst war, dachte Frau Holle ernstlich daran, wie nun die Weihnacht nicht mehr ferne sei und dass ihr liebes Kind bald hinauf die Erde ziehen müsse. Aber sie fürchtete sich, es so ganz allein in die kalte, dunkle Winternacht hinauszuschicken. Außerdem sollten ja auch nur die guten Kinder belohnt und die bösen bestraft werden. Das Christkind war auch viel zu gut, um dies über sein Herz bringen zu können. Es blieb nichts anderes übrig. Man musste mir einen Gefährten suchen, der es beschützen und auch den bösen Leuten ein wenig Furcht einjagen konnte. Nachdem sich die Frau Holle dies genugsam überlegt, zog sie eines Tages wieder ihr schönes grünes Kleid an, setzte einen Kranz von Astern auf und bestieg den goldenen Wagen mit den zwei schneeweißen Kühen. Neben ihr saß das Christkind in einem rosaroten Gewand, auf welches goldene Sterne gestickt waren. Über dem Kopf trug es einen feinen, langen Schleier, den eine Goldkrone festhielt. Sie fuhren den ganzen Tag herum, die Kreuz und die Quer, ohne dass Frau Holle fand, was sie suchte. Endlich kamen sie gegen Abend in ein kleines grünes Tal, durch das ein lustiges Bächlein strömte, welches am Ende des Tales eine Mühle trieb. Neben dem Bächlein saß ein Mann, der hatte lange, schwarzes Haar, einen schwarzen Bart und ein sehr braunes Gesicht. Vor ihm lag ein Haufen schlanker Reiser und Gerten, von denen er Besen band, und er musste sehr fleißig gewesen sein,

wenn es dann Abend geworden und die große Glocke auf dem Kirchturm fünfmal bum bum bum bum geschlagen hat, wird es in allen Häusern so helle wie damals droben auf der Böllsteiner Höhe, als der Klapperstorch das liebe Kindlein zu Frau Holle brachte. Und es jauchzt und jubiliert in den Stuben gerade so, wie es damals die Engelein machten. Jetzt ist Christkindleins heimliches Werk zu Ende und es wird alles offenbar, was es mit den Eltern zu tuscheln und abzumachen hatte. Da prangt für die guten Kinder der bunte Christbaum und stehen die prächtigen Spielsachen umher und sie nehmen sich fest vor, im folgenden Jahre noch lieber und artiger zu werden und dadurch dem guten Christkindchen ihren Dank zu beweisen. Nikolaus und Christkindchen sind jetzt aber gar müde und matt, während die Freude und das Glück, das sie gebracht, in allen Häusern lebendig sind, ziehen sie still hinauf zu ihrem Böllstein, stecken sich in ihre warmen Betten und schlafen sich darin aus, bis es wieder Zeit wird, an die neue Weihnacht zu denken. In dieser Weise geht es nun schon viele, viele, viele Jahre lang. Der Nikolaus hat unterdessen einen langen weißen Bart und schneeweiße Haare bekommen und er ist noch mürrischer als zuvor, denn die Weihnachtsarbeit wird ihm manchmal recht sauer. Das liebe Christkind aber verändert sich nicht. Es bleibt ewig jung und ewig schön und ist den artigen Kindern noch ebenso gut wie am ersten Tage. Die Frau Holle hat sich schon längst ganz zur Ruhe gelegt. Man sieht und hört nichts mehr von ihr. Ihr weiches Federbett hat das Christkind geerbt. An dem haben nun die Engelein zu schütteln und zu rütteln. Wenn ich euch nicht die Geschichte von der Frau Holle erzählt hätte, so wüsstet ihr gar nicht, dass sie jemals da gewesen. Die Engelein aber sind immer noch so toll und lustig wie vor alter Zeit. Und wenn der Georg und das Mathildchen immer so lieb sein wollen wie das Christkind, dürfen sie auch manchmal so toll und mutwillig sein wie das kleine Volk droben auf der Böllsteiner Höhe. Ende von der dritten Erzählung, gelesen von Elli, Oktober 2012. Vierte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Christkindvogel. Unter den vielen Vöglein, die in Wald und Feld herumfliegen und singen und zwitschern, gibt es einen ganz kleinen, bunten Vogel, der kleinste von allen. Den nennen die großen und gelehrten Leute den Zaunkönig. Die Kinder aber und die einfältigen Leute, zu denen die Tante auch gehört, die sagen, wenn er vorüberfliegt: Das ist der liebe Christkindvogel. Freilich wissen sie kaum, weshalb er so heißt. Die Tante weiß es aber und erzählt es dem Mathildchen und dem Georg folgendermaßen: Ich habe euch noch gar nicht gesagt, dass für Wochen vor Weihnachten der Nikolaus auf dem freien Platz droben auf dem Böllstein jeden Abend ein großes Feuer anzündet. Das ist das Weihnachtsfeuer. Daran wärmen sie sich, er und das Christkindchen, wenn sie in der Nacht ganz erfroren heimkommen. Und dann bleiben sie oft bis zum Morgen dabei sitzen und arbeiten für die Weihnachtsbescherung. Da geschah es aber auch einmal vor langer, langer Zeit, dass der Nikolaus neben dem Feuer einschlief, statt zur rechten Zeit Holz nachzulegen. Und das war ein rechtes Unglück, denn es begab sich gerade am Weihnachtstag und einen dümmeren Streich hätte der Nikolaus gar nicht machen können. Als das Christkindchen herauskam und sein Kerzchen anzünden wollte, mit dem es die Weihnachtsbäume anbrennt, da war auch nicht das kleinste Kühlchen der Asche mehr aufzufinden, obgleich der Nikolaus wie ein Blasbalg hineinblies, dass ihm der Staub in die Kehle flog und die Asche ins Gesicht. Seitdem ist seine Stimme noch viel rauer geworden und sein Gesicht noch einmal so dunkel als vorher. Es war aber gar nichts zu machen, aus war das Feuer und guter Rat teuer. Zündhölzchen, die man hätte anstreichen können, gab es damals noch nicht. Und wenn auch der Nikolaus endlich ganz unten in seinem Sack einen Feuerstahl und ein Stückchen Zunder herauskramte, so war damit doch nicht geholfen. Er hatte auch da nicht Acht gegeben, hatte den Sack im Schnee liegen lassen. Nun war der Schwamm nass. Und wie er auch draufschlug und sich die Finger zerhieb, kein Fünkchen, das aus dem Stahl sprang, konnte zünden. Das gute Christkindchen war da zum ersten Mal in seinem Leben bitterböse und es hätte gern den Nikolaus fortgejagt, wenn es nur gleich einen anderen gehabt hätte. Wo sollte man nun Licht herbekommen? Es blieb gar nichts anderes übrig, als sich droben bei der lieben Mutter Sonne ein Strählchen auszubitten. Wer konnte aber den weiten, weiten Weg bis zu ihr in der Geschwindigkeit hinauffliegen? Der Nikolaus, dem es von rechts wegen zugekommen wäre, hatte keine Flügel, und wenn er sich seinen Pelzrock noch so sehr aufgeblasen hätte, er wäre ja nicht bis über die kleinste Fichte hinausgekommen. Das Christkind hatte wohl Flügel und hätte es schon eher wagen können, aber es hing traurig den Kopf und sagte: Der lieben Sonne bin ich von Weitem gar zu gut, aber nahe bei ihr ist es so brennend heiß, dass gewiss mein ganzes Gesicht schwarz davon würde. Was soll ich aber mit einem schwarzen Gesicht? Da würden sich die Kinder auch vor mir fürchten wie vor dem Nikolaus und würden mich nur mit Zittern und Zagen lieben, wenn ich ihnen auch die schönsten Gaben brächte. Das darf nicht sein, und außerdem ist der Weg so weit, daß ich erst morgen früh wiederkäme. Das Christkind sprach ganz verständig, und außerdem ist es ja auch ein Mägdlein, dem man es nicht übel nehmen kann, wenn es lieber ein schönes, helles Gesicht als ein schwarzes haben mag. Auf einmal fiel ihm etwas Schönes ein. Er schüttelte die blonden Locken zurück, die beim Nachdenken über die Stirne gefallen waren, lachte fröhlich auf und schellte laut mit seinem silbernen Schellchen, dass es weithin durch den Wald erklang, und die Kinder im Tale es hörten und glaubten, jetzt sei das Christkind schon da. Sie waren aber freilich angeführt. Im Walde jedoch ward es auf einmal lebendig. Es raschelte und flatterte und zwitscherte wie von tausend Vögelein. Und wirklich, da kamen sie alle herbei, die im Walde wohnten, groß und klein. Sie kannten Christkindchens Glöcklein gar wohl und wussten, dass sie ihn jedes Jahr auch beschere. Die Masse von Krümchen, die sich das Jahr über in dem Sack des Nikolaus anhäuften, wurden den Vöglein am Weihnachtsabend hingestreut und schmeckten ihnen gar zu gut. Sie glaubten alle, sie seien deshalb herbeigerufen, irrten sich aber ebenso gewaltig wie die Kinder im Tale. Der Boden war zwar reingefegt, aber es lag nichts darauf als die Asche, die Nikolaus beim Blasen aufgewirbelt. Die Vöglein waren sehr erstaunt und fingen gleich an, untereinander darüber zu schwatzen. Und eins fragte das andere, warum ihre Krumen nicht da seien. Sie dachten, wie es oft auch die Menschen tun, weil sie das einmal bekommen hätten, sei es nun ihr Recht und es müsste immer so sein. Weil sie nun am lautesten schwatzen waren, schellte das Christkind noch einmal und rief dann, so laut es konnte, »Stille!« Die Vöglein schwiegen, und das Christkind fuhr fort, »Ihr lieben Vöglein, ich bin in großer Verlegenheit und weiß mir keinen Rat. Wer von euch will mir einen Gefallen tun?« Da rief es in allen Tonarten, hoch und niedrig, dumpf und hell, »Ich, ich, ich!« »Ach, wie gut ihr seid«, sagte das Christkindchen, »ich wusste wohl, dass ihr mir helfen würdet, jetzt hört nur.« »Seht, der böse Nikolaus, der war nachlässig und hat das Feuer ausgehen und den Zunder nass werden lassen. Jetzt habe ich kein Licht, womit ich den vielen Kindlein, die auf mich warten, die Christbäume anzünden kann. Es muss neues Licht von der Sonne heruntergeholt werden. Wer von euch will für mich hinfliegen und mir von der lieben guten Sonne einen Strahl herunterbringen?« So lebhaft die Vögel vorhin gewesen, so mucksmäuschenstill waren sie jetzt. Sie hatten nicht gedacht, dass das Christkind ein so großes Wagestück von ihnen verlangen würde, und überdies ist Versprechen immer leichter als Halten. Da sie alle »Ich« gerufen, so sah einer den anderen an, und jeder dachte, sein Nachbar würde das »Ich« wiederholen. Als keiner etwas sagte, fragte das Christkind ganz traurig, »Nun, will mir keiner von euch den Gefallen tun?« Da räusperte sich ein Spatz und sagte, »Ja, siehst du, liebes Christkindchen, ich tue dir alles gern zu gefallen, aber das ist zu viel verlangt. Wegen meiner flüge ich schon da hinauf, aber ich bin Familienvater und darf mich meiner Frau und meiner Kinder wegen der Gefahr nicht aussetzen, zu nah an die Sonne zu kommen.« Als er geendet, warf er sich in die Brust, sah im Kreis herum, und die Vögel, die auch Familie hatten, nickten ihm Beifall zu. Dann hörte man ein schmelzendes Girren, und die liebe Sängerin, die Nachtigall, begann zu zwitschern. »Es schmerzt mich in tiefster Seele, teures Christkind, dass ich dir die Bitte abschlagen muss, aber du wirst es ja selbst einsehen. Wie kann ich meine himmlische Stimme an so eine gefährliche Reise wagen? Bei der Sonne ist es furchtbar heiß, hier unten ist es kalt, ich bekäme den Schnupfen und würde heiser. Mein Gott, wer sollte denn da im nächsten Frühjahr Busch und Wald und alle liebenden Herzen mit seinem Gesang entzücken?« Was konnte Christkind da sagen? Es nickte, ohne ein Wort zu sprechen, und sah sich dann fragend und trauernd im ganzen Kreise um. Gerade auf die Nachtigall, die als Künstlerin ein großes Herz haben müsste, hatte es im Stillen am meisten gerechnet. »Geschätzte Freundin«, hob nun der Dompfaffe an, »ich bin stets bereit zu allen guten Werken, aber es steht geschrieben, wer sich mutwillig in Gefahr begibt, kommt darin um. Der Flug, den du uns zumutest, ist für unsere Fittiche zu hoch. Aber selbst wenn ich ihn unternehmen wollte, so dürfte ich nicht. Denn wer sollte hier im Walde Sitte und Ordnung aufrechterhalten, wenn ich verdürbe?« »Ja, ja«, schnatterte die Elster dazwischen, »der würdige Herr Dompfaffe hat ganz recht, er muss bei uns bleiben. Und ich kann mich auch durchaus nicht auf die Reise einlassen. Auf morgen bin ich zu der Drossel auf ein Gericht Würmer eingeladen und übermorgen zu Wiederhopfs. Und so die ganze Woche fort. Gott, wie schrecklich, wenn ich mich beschädigte und daheim bleiben müsste, die ganze Gesellschaft stürbe vor Langeweile.« Christkindchen wendete sich unmutig ab, aber die Not war gar zu groß, drum legte es sich noch einmal aufs Bitten. »Und du, Lerche«, sagte es liebreich, »willst du mir nicht helfen? Du kannst doch ja höher fliegen und schwärmen als alle anderen Vögel.« Die Lerche hob ihr Köpfchen auf, hing es auf eine Seite, sah zuerst Christkindchen schmachtend an und dann wieder zur Erde. Endlich schien sie Worte zu finden und flötete leise. »Liebes Christkind, ich fürchte mich. Ich bin so zart und fein, und es wäre gar unweiblich von mir, wenn ich mehr Mut haben wollte als die Männer.« So war auch diese Hoffnung dahin. Dem Christkindchen liefen zwei große Tränen über die rosigen Wangen und es hörte kaum, wie der Specht klapperte. Welche Zumutung, an die Sonne zu fliegen. Bedanke mich schönstens. Ich habe genug zu tun, wenn ich mein redlich Teil klappere und rassle. Das gehört zum Handwerk und alles Übrige geht mich nichts an. Schweigt nur, rief Christkind entrüstet, und fliegt wieder in eure Nester. Setzt euch recht warm darin zurecht und freut euch, dass ihr das Leben habt. Es ist mir nur leid, dass ich euch gerufen. Meine armen Kinder bekommen nun freilich dieses Jahr keine Christbäume. Und doch, leise schwirrte es durch die Luft und im nächsten Augenblick saß ein ganz kleines, unscheinbares Vöglein von grauer Farbe, das aber ein zierliches Krönlein auf dem Kopfe trug, welches ihm ein ganz besonderes Ansehen gab auf Christkinds Schultern. »Ich will hinfliegen, Christkindchen«, sagte es mit einem feinen Stimmchen, und habe nur gewartet, bis die großen, vornehmen Herrn Vögel gesprochen. Da sie verhindert sind, so ist es nicht unbescheiden von mir, wenn ich dir meine Hilfe anbiete. Ei, ei, wie streckten da die vornehmen Herrn Vögel die Hälse neugierig aus und blähten sich auf und schüttelten verächtlich mit den Köpfen. Dabei zischelten sie. Ei, der Tausend, seht einmal den Herrn Zaunkönig, wie patzig der sich macht. Christkindlein aber weinte vor Freude. Es drückte das Vöglein an seine Brust, küsste es und rief, »Flieg, mein kleiner Vogel, flieg! Du sollst mir auch fortan der Liebste im ganzen Walde sein!« Und das Vöglein flog und flog und flog, bis nur noch ein kleines schwarzes Pünktchen und dann gar nichts mehr von ihm zu sehen war. Keines rührte sich von seinem Platze, und alles sah hinauf in die Höhe, und Christkindchens blaue Augen leuchteten in überirdischer Freude. Es war auch Christkindlein, das wieder zuerst ganz oben am Himmel einen kleinen hellen Punkt erblickte. Der Punkt kam näher und näher. Bald glänzte er wie ein leuchtender Stern und dann wie eine kleine Sonne, die bald darauf zu Christkindchens Füßen niedersank. Wer konnte das anderes sein als der liebe Zaunkönig, der wirklich dem Christkind einen Sonnenstrahl im Schneeblei mitbrachte? Schnell brannte Christkind sein Kerzchen an, ehe der Strahl erlosch, und dann bückte es sich, um nach dem Zaunkönig zu sehen, der noch erschöpft am Boden lag. O, lieber Himmel, wie sah der arme Schelm aus! Die anderen Vögel hatten wohl recht gehabt. Man fliegt nicht ungestraft zur Sonne, aber derjenige, dem so recht nach dem Lichte verlangt, tut es doch, wenn er sich auch die Flügel dabei versenkt. Denkt euch, Kinder, der arme Zaunkönig hatte nicht ein Federchen mehr auf seinem Leib, denn die heißen Sonnenstrahlen hatten sie alle weggebrannt, und er zitterte und fror, dass es zum Erbarmen war. Das hat er nun davon, erklärte salbungsvoll der Dompfaffe, und die Elster nickte mit dem Kopf und schrie, ich werde es jeden Tag als warnendes Beispiel meinen Kindern erzählen. Die Nachtigall schwieg, denn im Grunde ihres Herzens schämte sie sich doch ein wenig und mißgönnte dem Zaunkönig fast seinen nackten Leib. Indessen hatte aber der Nikolaus schnell seine Pelzmütze herabgerissen, obgleich er sich tüchtig die Ohren dabei erfror und bettete den Zaunkönig hinein, damit er nicht erfriere, bis er ein neues Kleidchen bekomme. Dazu musste schnell Rat geschaffen werden. Christkind rührte wieder an sein Schälchen und rief dann, »Ihr Vögel und Vöglein, höret mich an! Zur Sonne wolltet ihr mir zwar nicht fliegen, und ich werde es auch nie mehr von euch erwarten noch verlangen. Aber für den armen kleinen Zaunkönig, der mehr gewagt als der stolzeste von euch, nehme ich euer brüderliches Mitgefühl in Anspruch. Gebe ihm jeder von euch eine Feder, damit ich ihm ein neues Kleidchen davon machen kann.« Nun predigte Christkind keinen tauben Ohren. An diesem Werke beteiligte sich jeder gern, und jeder wollte dabei der Erste sein. Schöne Reden halten und milde Beiträge sammeln, das ist gar nicht so gefährlich, sondern sehr angenehm, und gibt Ehre und Ansehen vor der Welt. Der Dompfaffe und die Nachtigall stellten sich an die Spitze, forderten die Federn ein, und letztere flötete ihre Bitte so süß, dass keiner widerstehen konnte. Die Elster mahnte mit lauter Stimme ihre ganze große Bekanntschaft, bei dem milden Werke nicht zurückzubleiben, und versicherte jedermann, sie gebe zwei Federn. Die müssen aber verloren gegangen sein, denn man hat niemals eine davon auf Zaunkönigs Leib entdecken können. Und doch gab es einen unter den Vögeln, der den ernsten Ermahnungen des Dompfaffen und der süßen Stimme der Nachtigall widerstehen konnte. Das war der Uhu. Er erwiderte mürrisch, die ganze Geschichte gehe ihn nichts an. Er sei ein Weiser und Gelehrter und betrachte sich die Welt nur von oben herab. Dass sich der Zaunkönig verbrannt habe, sei eine natürliche Folge seines unvorsichtigen Fluges, und er wolle nicht darunter leiden. Es war dies so neidisch und hässlich von dem Uhu, dass alle Vögel darüber entrüstet waren und ihm erklärten, sie würden nicht mehr mit ihm umgehen. Darum sitzt er jetzt immer allein und fliegt des Nachts aus, wenn die anderen Vögel schlafen. So wie dem Uhu sollte es auch allen neidischen Menschen und Kindern ergehen. Zum Glück brauchte man Uhus Feder nicht, es war noch genug andere da. In einer Minute machte Christkind das neue Kleidchen fertig, streifte es dem Zaunkönig über und da flog er wieder ganz munter aus der Pelzkappe heraus und sah sich vergnügt um. Dann wollte er sich wieder ganz bescheiden in der Vogelschar verlieren. Christkindchen aber griff mit beiden Händen nach ihm, hielt ihn fest, drückte ihn an sich und sprach: »Nein, du bleibst bei mir, denn du bist mir fortan der liebste Vogel im ganzen Walde und sollst für immer der Christkindvogel heißen. Wenn ich des Nachts ausreite, fliegst du mit mir und piekst mit deinem kleinen Schnäbelchen leise an die Schlafstubenfenster, damit die Kindle merken, wer in der Nähe ist. Komm jetzt gleich mit mir, denn es ist schon fast dunkel und die Kinder werden mit Schmerzen auf mich warten.« Da setzte sich das Vöglein auf Christkinds Schulter. Christkind nahm sein Kerzchen zur Hand. Dann hoben beide ihre Flügel auf und fort waren sie. Knurrend trollte der Nikolaus hinter ihnen den Berg hinab. Der Georg und das Mathildchen merken es sich nun recht genau, wie schön es ist, gefällig zu sein, wenn man sich auch ein bisschen weh dabei tut, und nehmen sich fest vor, so gut und bescheiden zu werden wie der Christkindvogel. Den neidischen Uhu mögen sie aber nicht leiden und wollen darum auch selber niemals neidisch sein. Wenn es wieder Sommer wird, geht die Tante mit den Kindern in den Wald. Da besuchen sie den Christkindvogel und bringen ihm ein Stück Kuchen mit. Ende von Die Geschichte vom Christkindvogel. Gelesen von Elli. Oktober 2012. Fünfte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Kräutchen Eigensinn. Der kleine Georg war trotz der schönen Erzählungen der Tante beim Schlafengehen sehr unartig und sehr eigensinnig gewesen. Da sagte ihm die Mama: »Nimm dich nur in Acht, sonst bringt dir der Nikolaus zu Weihnachten eine Rute vom Kräutchen Eigensinn.« Als nun die Kinder am anderen Abend wieder bei der Tante saßen, da sagte Mathildchen: »Liebe Tante, erkläre mir doch, was eine Rute vom Kräutchen Eigensinn ist.« Der Georg saß bei dieser Frage mäuschenstill und guckte mit großen blauen Augen auf seine Schuhe, als ob er sie noch nie gesehen hätte. Die Tante aber antwortete: »Das sind die allergefährlichsten Ruten, die es gibt. Um sie darf das gute Christkind keine roten Bänder und kein Flittergold wickeln, und sie werden auch nicht bloß zum Start und zur Warnung hinter den Spiegel gesteckt, sondern mit ihnen gibt es wirkliche Hiebe. Und woher sie kommen, das will ich euch jetzt genau erzählen.« Am Rand einer großen grünen Wiese stand ein hübscher kleiner Strauch. Der hatte schlanke Zweige, grüne Blätter und schöne weiße Blüten, so dass er gar lieblich anzuschauen war, aber es war ein schlimmes Kraut. Es wollte ihm etwas anderes tun, als es gerade sollte, sagte zu allen Dingen Nein statt Ja. Und die Blumen und Sträucher auf der Wiese nannten es nur noch das Kräutchen Eigensinn. Wenn ein Bienchen geflogen kam und in den Kelch seiner Blüte schlüpfen wollte, um ein wenig Honig zu sammeln, dann schloss er schnell die Blüte fest zu. Summte und brummte das fleißige Tierchen auch noch so eifrig: mach auf, so rief das Kraut doch immerfort: ich will nicht, ich mag nicht, ich tu's nicht, bis das Bienchen ganz zornig davonflog und nie mehr wiederkam. Ein andermal kam ein liebes kleines Mädchen mit schönen blonden Locken daherspaziert. Das pflückte sich einen Strauß und wollte auch ein Zweiglein von dem schönen grünen Strauche dazu nehmen. Aber Kräutchen Eigensinn bog sich herüber und hinüber und wand sich hin und her und wollte nichts geben. »Ei, Kräutchen Eigensinn«, sagte sein Nachbar, »ein kleines Heckenröschen, so gib doch dem lieben Kinde nur ein kleines Zweiglein.« »Ich mag nicht, ich will nicht«, rief es dagegen und ließ sich jetzt erst recht nichts mehr nehmen. Die gute Sonne hatte von dem blauen Himmel herab alles mit angesehen und ward bitterböse. Sie rief herunter: »Du hässliches Ding, willst denn gar nie mehr lieb und artig sein? Ich scheine so gern herab auf all die lieben Blumen und Sträucher, aber dir möchte ich auch nicht einen Strahl mehr senden.« »Nein, denn ich will unartig sein, ich darf unartig sein«, rief Kräutchen Eigensinn hinauf, »und willst du es nicht auf mich scheinen lassen, so kannst du es bleiben lassen.« Das war doch gewiss entsetzlich ungezogen von dem Kräutchen Eigensinn. Die Sonne wandte ihr freundliches Gesicht schweigend von ihm ab. Die Blumen und Gräser sprachen kein Wort mehr mit ihm, und die Bienchen und Schmetterlinge flogen alle an ihm vorüber, denn keines wollte mehr etwas von ihm wissen. Endlich gegen Abend kam noch von weit her ein Vögelchen geflogen, und wie es so daherschwebte und den schönen grünen Strauch ansah, wollte es sich ein wenig darauf ausruhen und ein Liedchen singen. Da hätte doch nun das Kräutchen Eigensinn Gelegenheit gehabt, wieder lieb und gut zu sein und sich mit den anderen auszusöhnen. Aber nein, es war noch trotzig dabei und meinte Wunder, wie großes Unrecht ihm geschehen sei. Kaum hatte sich der Vogel ein hübsches Plätzchen ausgesucht, da fing es an, sich zu biegen und zu neigen und wollte ihn durchaus von sich abschütteln. »Ach«, bat das Vöglein freundlich, »halte doch stille, lieber Strauch, ich singe dir auch mein allerschönstes Lied.« »Nein, ich will nicht, ich tu's nicht. Ich mag von euch jetzt auch nichts mehr wissen«, rief Kräutchen Eigensinn voll Wut und Zorn. Da flog das Vöglein fort und setzte sich zu dem Röslein, das es freundlich aufnahm. Am anderen Morgen schien die Sonne nicht, der Himmel war ganz voll Wolken, und der Wind fegte im Wald und auf der Wiese herum, so dass kein Schmetterling und keine Biene sich heraustraute. Selbst die Vögel blieben scheu in ihren Nestern. Die dicksten Bäume bog der Wind um und zerzauste sie, dass sie kaum mehr wussten, wohin sich wenden. Die Sträucher und Blumen auf der Wiese duckten sich ganz still herunter, ließen den Wind über sich herwehen und warteten auf bessere Zeiten. Aber Kräutchen Eigensinn, das duckte sich nicht. Es wollte mit dem Winde spielen und meinte, es sei so stark wie er und brauche sich weder zu biegen noch zu neigen. Was kümmerte sich aber der Wind um seinen schwachen Widerstand? Er fegte unerbittlich darüber hin und her, und bald lagen die meisten Blüten alle an der Erde, die grünen Blättchen flatterten wild umher, und der Nachbarin, dem guten Röschen, war ganz Angst und Bange. Kräutchen Eigensinn, rief es warnend, lasse deine Zweige niederhängen. Der Wind zerreißt dich sonst in tausend Stücke. Ich will mit dem Winde spielen, ich darf es tun. Du hast es mir nicht zu wehren, antwortete Kräutchen Eigensinn und trieb es nur noch toller. Aber was geschah? Nach einer halben Stunde war das Kräutchen Eigensinn kein grüner Strauch mehr, sondern ein hässliches, kahles Reis, das aussah, als ob die Raupen es abgefressen hätten. Nur ganz unten hingen noch einmal kleine Blättchen an dünnen Fäden, die schaukelten hin und her. Nun war es mit dem Kräutchen Eigensinn aus. Kein Bienchen sah es mehr an, niemand fiel es ein, sich ein Zweiglein zum Strauße zu pflücken, und die Vöglein flogen alle vorüber, als ob es gar nicht auf der Welt wäre. Es konnte nicht einmal mehr sagen, ich will nicht, ich mag nicht, denn keine Seele wollte etwas von ihm. So verging der Sommer und der Herbst kam, wo der Nikolaus auszieht, um sich Reise für seine Ruten zu holen. Er hatte manchmal von der Böllsteiner Höhe herabgesehen, wie es das Kräutchen Eigensinn trieb, und jedes Mal gedacht, »Na, warte nur, weil du zu allem Nein sagst, sollst du mir noch die kleinen Leute Ja sagen lernen.« Als er nun mit seinem Kräuchchen über die Wiese zog, sah er schon von Weitem das dürre Reis und rief vergnügt, »Ha, das hat schöne, schlanke Gärten gegeben. Die will ich nun zu Ruten binden, und da wird mein Kräutchen Eigensinn den Kindern bald den Eigensinn aus den kleinen Trotzköpfchen treiben.« Gesagt, getan, er schnitt die Gärten ab, lud sie dem Esel auf und sagte daheim zum Christkind, »An den Ruten da machst du mir nichts, die binde ich einfach mit Schnur zusammen. Die sind für den Ernst und nicht für den Spaß. Wo nun ein unartiges Kind ist, das bei allem sagt, ich will nicht, ich mag nicht, dem bringt der Nikolaus eine Rute vom Kräutchen Eigensinn, und das tanzt ihm so lange auf dem Rücken herum, bis es nie mehr sagt, ich tu's nicht. Lieber Georg und liebes Mathildchen, nehmt euch darum nur sehr in Acht, dass euch der Nikolaus nicht auch seine Rute vom Kräutchen Eigensinn bringt. Ich will gar nicht mehr eigensinnig sein, sagte Georg. Und Mathildchen küsste die Tante und rief, nicht wahr, ich bin lieb. Ende von der Geschichte vom Kräutchen Eigensinn. Gelesen von Elli, Oktober 2012. Sechste Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Tannenbäumchen. Tante Luise, sagte am anderen Abend Mathildchen, was erzählst du uns denn heute für eine Geschichte? Weißt du denn noch etwas? Ja, freilich weiß ich noch etwas. Hör mir nur zu. Ach, Tante, sagt es Mathildchen wieder. Es dauert doch gar zu lange, bis das Christkind kommt. Ich kann es kaum mehr aushalten und werde ganz ungeduldig. Ungeduldig? Das musst du dir vergehen lassen. Höre nur, wie geduldig das Tannenbäumchen war und wie still es wartete, bis seine Zeit kam. Denn die Geschichte, die ich heute erzähle, kommt in unserem Garten vor. Die Kinder stützten ihre kleinen, runden Ellbogen auf der Tante Knie und sie begann. Es war einmal ein schöner, großer Garten, in dem standen eine Menge Bäume, welche alle die herrlichsten Früchte trugen. Auf dem einen wuchsen Kirschen, auf dem anderen Birnen, auf dem dritten Äpfel und so fort. Aber bei allen gab es etwas zu naschen, vom Frühjahr bis zum Herbst. Und die Kinder, die in dem Garten wohnten, hatten die Bäume sehr lieb. Nun war es wieder einmal Frühling, und der Garten stand da in seinem schönsten Schmucke. Die Kirschbäume waren anzusehen, als wären sie mit Zucker bestreut, die Pfirsiche hatten rosenrote Blüten wie der Abendhimmel, und die Apfelbäume waren mit weißen Röslein ganz überschüttet. Da war kein Strauch und kein Bäumchen, wenn auch noch so klein, welches nicht eine Blütenflocke oder ein lichtes, sanftgrünes Blättchen aufzuweisen hatte. Und wenn dann die liebe Sonne so darüber hinschien, war der Garten gar lieblich anzusehen. Aber mittendrin in all der Pracht stand ein kleiner Baum, für den schien kein Frühling gekommen zu sein. Denn starr und dunkelgrün streckten seine Nadeln sich hinaus, und auch nicht die kleinste weiße oder rote Blüte war daran zu sehen. Das Bäumlein aber war trotz seiner Armut ganz zufrieden und beklagte sich nicht, und kam manchmal im Vorüberfliegen ein Vöglein seinem Wipfel nahe und ruhte sich darauf aus,

Die Geschichte von dem kleinen naseweisen Mädchen, Teil 1. Dem Mathildchen ward die Zeit bis zum Weihnachtsabend gar zu lang. Es hatte nirgends mehr Ruhe und Rast, und nur solange die Tante erzählte, blieb es ruhig auf seinem Stühlchen sitzen. Wo eine Schublade oder eine Schranktür aufgemacht wurde, hatte es blitzschnell den kleinen Blondkopf dazwischen, und lauschend und horchend stand es hinter allen Stubentüren. Es knisterte und rumorte, aber auch gar zu verführerisch im Haus herum, und für die Nase gab es jeden Augenblick ein neues Bedenken. Bald roch es so süß und gewürzreich und dann wieder nach feuchtem Moos und Tannenharz oder auch nach ausgeblasenen Wachskerzen. Mit einem Wort, das ganze Haus war erfüllt mit dem wunderbaren, unbeschreiblichen Weihnachtsgeruch, dem zuliebe die Kinder sich gerne eine Stunde früher als gewöhnlich zu Bett schicken lassen und der ihnen den kleinen Kopf schon im Voraus ganz toll und wirbelig macht. So ging es auch dem Mathildchen. Und jeden Augenblick musste sich bald von der Mutter, bald von der Tante zurufen lassen. Den Kopf hinweg, oder das Christkind bläste die Augen aus. Endlich ward es Abend, und sie saßen wieder bei der Tante. Da fragte Mathildchen: »Liebe Tante, wie ist denn das mit dem Christkindchen? Bläst es den Kindern wirklich die Augen aus?« »Ja, freilich«, sagte die Tante, »wenn sie neugierig sind und sich nicht warnen lassen, denn sie könnten ja lieb sein und warten, bis es Zeit zum Gucken ist.« »Tante«, antwortete Mathildchen kleinlaut, »ich war heute so ein ganz klein wenig neugierig und habe in Mamas Schrank gesehen und ich will aber jetzt nicht mehr hineinsehen.« »Das ist brav. Und nun will ich euch eine Geschichte erzählen von einem kleinen Mädchen, das auch ein wenig naseweiß war. Aber nicht sehr viel, gerade so wie du. Dem ist es sonderbar mit dem Christkindchen ergangen. Das Merkwürdigste an der Geschichte aber ist, dass das kleine Mädchen auch Mathildchen heißt. Nun, soll ich anfangen?« »Ach ja, liebe Tante. Ich habe euch doch früher schon erzählt, dass der Nikolaus um die Weihnachtszeit des Abends ein großes Feuer auf der Böllsteiner Höhe anzündet. Die Leute, die um den Odenwald herum wohnen, sind das Feuer, das sich freilich von Weitem nur wie ein großer Stern ausnimmt. Wenn sich nun die Kinder zu Bette legen, dann laufen sie noch vorher an das Fenster, heben den Vorhang auf, sehen hinauf nach dem Christfeuer und träumen dann die ganze Nacht von den schönen Sachen, die ihnen das Christkind bringen wird. Wer aber neugierig ist und zu lange hinschaut, der sieht auf einmal gar nichts mehr. Und wenn endlich die Mama ruft, geschwind ins Bett hinein, so können sie es kaum noch finden. Am anderen Morgen sehen sie zwar wieder, aber sie müssen doch noch sehr blinzeln und hüten sich wohl, am anderen Abend wieder in das Christkindfeuer zu gucken. Der kleinen Mathilde aber, von der ich euch nun erzählen will, ist es noch sonderbarer gegangen. Sie war sehr geschickt und lieb und folgsam und nur ein klein wenig naseweiß. Und wenn sie des Abends ins Bett sollte, konnte man sie kaum von dem Fenster wegbringen, weil sie immer wieder das Christkindfeuer sehen wollte. Lag sie dann unter der warmen Decke, so dachte sie immer noch an das Feuer und stellte sich vor, wie schön es da oben auf der Höhe bei dem Christkind sein müsse. Eines Abends schien nun das Feuer viel größer und heller als gewöhnlich zu sein. Es sah gar nicht mehr aus wie ein Stern, sondern wie der Mond, wenn er im Herbst ganz groß und feurig über dem Rand der Berge auftaucht. Mathildchen legte sich zu Bett, nachdem sie lange in das Feuer gesehen, aber sie konnte nicht einschlafen und dachte immer wieder daran, wie es jetzt wohl da oben auf dem Böllstein aussehen möge. Sie hielt es nicht mehr aus, stand leise auf, zog ihre Strümpfe, Schuhe und Kleider wieder an und schlich sich unbemerkt hinaus vor die Türe, um das Feuer von da noch besser zu sehen. »Ach«, dachte sie auf einmal, »wenn ich auf den kleinen Berg hinter unserem Garten ginge, da müsste es noch schöner sein.« Sie fürchtete sich gar nicht, lief auf den kleinen Berg und sah sich recht satt an dem hellen Glanz. Dann wollte sie wieder nach Hause in ihr Bettchen. Aber von dem langen Sehen waren ihre Augen ganz wie geblendet geworden. Statt in den Garten kam sie auf ein Feld und rannte über eine Wiese, und auf einmal lief sie, ohne recht zu wollen, den dunklen, dichten Wald hinein. Sie hatte ihren Weg vollständig verloren und wusste gar nicht mehr, wo sie war. Von Angst getrieben lief Mathildchen weiter und weiter, bis sie endlich ein ganz kleines Licht durch die Bäume schimmern sah. »Ach«, dachte das kleine Mädchen, »wo ein Licht ist, müssen doch auch Menschen sein, die mir wieder den Weg nach Hause zeigen. Ich will nur immer darauf zugehen.« Sie merkte in ihrer Eile gar nicht, dass sie immer bergan lief, sondern freute sich nur, dass das Licht größer ward und ihr immer näher kam. Der Weg ward steiler, und zuletzt musste sie atemlos stehen bleiben, denn sie konnte nicht mehr weiter. Nun schaute Mathildchen sich um, da blies ein kalter Wind über die heiße Stirn, und ringsum waren keine hohen Berge und Bäume mehr. Du lieber Himmel! Am Ende war gar das Kind bis hinauf auf die Böllsteiner Höhe gerannt. Dem Mathildchen zitterten die Knie vor Angst und Müdigkeit, aber sie konnte doch nicht stehen bleiben. Und so schlich sie dann langsam weiter von einem Baumstamm zum anderen, indem sie sich dahinter versteckt hielt, bis sie auf einmal wirklich am Rande des großen freien Platzes stand, der den Böllstein bedeckt. Aber Kinder, was hat sie da gesehen? Das Mathildchen vergaß Müdigkeit und Angst und alles. Es wusste gar nicht mehr, ob es schon im Himmel oder noch auf Erden war. Es starrte ganz verloren hinein in die Herrlichkeit, die sich da vor seinen Blicken ausbreitete. Denkt euch, Kinder, es war die Nacht, in der das Christkindchen alles, was es das Jahr über zusammengeholt und mit den Engelchen gearbeitet hatte, aufstellt und ausbreitet und dann auswählt, was es je von den kleinen und großen Leuten bringen will. Die Christbescherung für die ganze Welt stand hier auf einmal beieinander. Und nun könnt ihr euch denken, wie das glitzerte und flimmerte und wie Mathildchen ganz im Ernste glaubte, sie sei blind geworden, so sehr stach ihr all der Glanz in die Augen. Nun wusste sie auch, wovon der Wald so hell und warum das Feuer so groß erschienen war, denn die hohen Tannen und Fichten, welche um den freien Platz herumstanden, waren übersät von brennenden Wachskerzen, so dass sie fast den Mond und die Sterne überstrahlten. In der Mitte aber war das Schönste von allem. Da stand das liebe, goldige Christkindchen selber und überschaute seine Herrlichkeiten. Ein schneeweißes Kleid mit goldenen und silbernen Sternen bestickt, fiel ihm bis herab auf die Füße. Den feinen Schleier hielt eine hohe Sternenkrone fest, unter welcher die großen blauen Augen so selig und gut hinauf in den Himmel blickten und die Wangen so im hellen Rosenlicht glühten, dass man über diesen Anblick alles Übrige vergaß. Mathildchen konnte lange kein Auge von ihm verwenden, aber als sie ihn endlich wieder um sich schaute, puh, da war ihr wieder Angst und Bange. Auf der Erde, ganz dicht zu Christkindchens Füßen, saß der Knecht Nikolaus. Der war nicht so holdselig anzuschauen. Er war in seinen Pelzrock gehüllt, hatte die Pelzmütze fast bis an die Nase ins Gesicht gezogen. Und auf seine Brust herab wallte nicht wie früher ein schwarzer, sondern ein langer weißer Bart. Neben dem hellen, freundlichen Christkindchen sah er noch dunkler und mürrischer aus als gewöhnlich. Er machte auch gerade jetzt ein besonders verdrießliches Gesicht und hatte neben sich wieder einen ganzen Berg Ruten liegen. »Lass gut sein, Nikolaus«, sagte jetzt das Christkind mit seinem hellen, feinen Stimmchen, das noch viel süßer klang als das silberne Schellchen. »Wir haben jetzt Ruten genug.« »Nein«, brummte Nikolaus mit einer Stimme, das Mathildchen meinte, ein dumpfer Donner rolle über die Odenwaldberge hin. »Ich muss noch eine vom Kräutchen Eigensinn machen. Dort unten wohnt ein kleiner Junge, der heißt Georg, und hat sie sehr nötig.« Als Mathildchen hinter ihrem Baum dies hörte, ging ihr fast der Atem aus. Sie hatte ja ein recht eigensinniges Brüderchen, das hieß Georg, und sie seufzte zitternd, ach. Aber oh weh, trotz seiner Pelzkappe hatte Nikolaus die feinsten Ohren. Er schaute auf und sah hinter dem Baum ein Stück von einem roten Röckchen hervorgucken und ein kleines, vor Schreck fast weißes Näschen, das sich ängstlich in die Rinde drückte. Er ward vor Zorn ganz rot im Gesicht und rief mit fürchterlicher Stimme. »Was steckt denn da hinten? Hervor, du naseweißes Ding, dass ich dir die Rute gebe. Kannst du nicht warten bis zum Weihnachtsabend und kommst da herauf, um uns auszuspionieren?« Da blieb dem armen Mathildchen doch gewiss gar nichts anderes übrig, als laut zu schluchzen und zu weinen, und das tat sie auch recht herzhaft. »Jetzt holst du uns auch noch die Ohren voll«, schrie der Nikolaus immer zorniger. Christkindchen aber hob seine kleine weiße Hand auf, tippte damit dem Nikolaus auf die Schulter und sagte, »So schweige doch stille, du alter Brummbär. Du hast das arme kleine Mädchen ja so erschreckt, dass es gar nicht mehr sprechen kann.« Dann schwebte es zu Mathildchen hin, das schluchzend den Baum umspannt hielt, und sagte freundlich, »Ach, so freundlich. Komm her, mein liebes Kind, fürchte dich nicht, sondern sage mir, wie du so ganz allein da in der Nacht zu mir heraufkommst.« Während es so sprach, schüttelte Nikolaus zornig mit dem Kopf und mahnte noch emsiger als zuvor an seinen Ruten, denn er ärgerte sich offenbar über das Christkind. Das ließ sich aber nicht irre machen, führte Mathildchen herein in den Kreis, streichelte sein Haar, und als dieses endlich nicht mehr schluchzen musste, sondern wieder ordentlich sprechen konnte, sagte es, »Ach, liebes Christkind, sei mir nur nicht bös. Ich wollte nicht auf dem Böll stehen. Ich war nur in dem Walde verirrt, wusste gar nicht mehr, wo ich war, und lief immer dem Lichte nach, bis ich hier oben stand. Ich will auch gar nichts mehr ansehen, sondern gleich wieder nach Hause laufen. Zeig mir nur den Weg.« »Wie kommst du aber so spät und ganz allein in den Wald?«, fragte das Christkind weiter. Da hing Mathildchen beschämt den Kopf auf die Schulter und sagte weinerlich, »Liebes Christkind, verzeih mir, ich war wirklich ein wenig neugierig. Darum lief ich aus meinem warmen Bett hinauf den kleinen Berg hinter unserem Garten, aber dann wollte ich wieder nach Hause und habe mich verirrt.« »Es ist doch ein naseweißes Ding«, knurrte der Nikolaus. »Des Nachts bleibt man in seinem Bett und läuft nicht heraus. Wie gern steckte ich mich in die Federn, wenn ich nicht für das Kindervolk die ganze Nacht arbeiten müsste.« Mathildchen schmiegte sich zitternd an das Christkind, das aber lachte nur wieder und sprach, »Er ist nicht immer so böse, als es sich stellt, fürchte dich nicht. Es war freilich recht unartig und naseweiß von dir, dass du aus dem Weg gelaufen bist. Aber nachher bist du ohne deine Schuld heraufgekommen, das weiß ich. Und weil du sonst ein braves, folgsames Kind bist, so will ich dir verzeihen und dir für die ausgestandene Angst meine schönen Sachen zeigen, und du magst dir davon auswählen, was dir gefällt.« Damit faßte das Christkindlein Mathildchen bei der Hand, um es im Kreis herumzuführen. Als der Nikolaus sah, dass er nichts ausrichten konnte, wollte er wenigstens sein Späßchen haben. Er griff in seinen großen Sack, nahm eine Handvoll Nüsse und Äpfel heraus und bums, kollerte er sie dem Mathildchen zwischen die Füße, dass es vor Schrecken laut aufschrie und in eiligen Sätzen herüber und hinübersprang. Dann bückte es sich schnell und sammelte die Nüsse und Äpfel in sein Schürzchen. Christkindchen freute sich über Mathildchens Sprünge, und auch der Nikolaus lachte in seinen langen Bart hinein. Es lautete aber so sonderbar, dass man wirklich nicht recht wusste, ob er zanke oder vergnügt sei. Vergnügt gingen die beiden weiter. Wie soll ich es euch aber beschreiben, was Mathildchen für Herrlichkeiten sah? Alle die himmelhohen Tannen und Fichten, die den freien Platz umstanden, waren von oben bis unten mit den schönsten Kinderspielsachen behängt. Da hingen Puppen in roten, grünen, blauen und weißen Kleidern, mit Federhütchen auf dem Kopfe, unter denen blonde oder schwarze Locken herausquollen, unter denen blonde oder schwarze Locken herausquollen. Andere Puppen hatten offene, lange Haare, fast wie der Strubelpeter, und warteten nur darauf, dass die kleinen, lieben Mädchen, zu denen sie kommen sollten, ihnen die Haare ringeln und flechten würden. Diese hatten auch weiter gar nichts an als schneeweiße Hemdchen, aber sie standen in einem großen Kasten, in welchem rings um sie herum ihre ganze Ausstaffierung lag. Da waren gestickte Unterröcke und Beinkleider, weiße Schlafhemden und zierliche Nachthäubchen, alle möglichen Kleider von Seide, Wolle und Musselin, dazu Kriegen, Schals, Mäntel, Hüte, Handschuhe, Stiefelchen und Sonnenschirme. Man brauchte nur zuzugreifen. Es war ein Staat, gerade wie für eine große Mama oder eine erwachsene Tante. Für die kleinen Knaben war aber auch gesorgt. Da hingen zahllose Wagen und Pferde, Kanonen und Bleisoldaten, Säbeln, Trommeln und Flinten. Unten um die Bäume herum aber standen weiße Bettchen, für die großen schon eingerichteten Stuben für die kleinen Puppen und prächtige Puppenküchen mit glänzendem Geschirr von Porzellan, Kupfer und Blech. Daneben prangten Kaufläden, Festungen, Maßställe für die Pferde, Schäfereien und Puppentheater. Nein, der Kopf tut einem weh, wenn man nur daran denkt. Wie musste das erste Mathildchen im Sehen zumute werden? Ende von Die Geschichte von dem kleinen, naseweißen Mädchen Teil 1, gelesen von Elli, Oktober 2012. Siebente Erzählung Teil 2 von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom kleinen, naseweißen Mädchen Teil 2. Nachdem es sich der Sack geguckt, führte das Christkindchen zu den Felsen, die zwischen den Bäumen liegen. Da waren denn die niedrigsten auch wieder ganz mit Sachen für die kleinen Leute bedeckt. Da lagen Kleidchen und Hütchen, Hosen und Kittel aller Art, Mäntelchen und Kapuzen, Stiefel und Schuhe von allen Farben. Am schönsten aber waren die von blau lackiertem Leder, die das Christkind erst ganz neu von Paris hatte kommen lassen. Was aber dem Mathildchen fast am meisten die Augen zum Leuchten brachte, das war ein ganzer Berg von Bilderbüchern. Gott, wie schön! Alle unartigen und alle geschickten Kinder waren da in Menge abgebildet, und ihre Geschichte stand in schönen Versen darunter gedruckt. Es bleibt jetzt gar nichts Böses mehr verborgen, was die Kinder tun. Die ganze Welt kann es lesen, wenn ihr Lieschen eigensinnig und Sophiechen zornig war, oder wenn der Louis die Schwester schlägt und der Fritz nichts lernen will. Wer als ungezogenes Kind in die Bilderbücher kommt, muss sich sehr schämen, aber wer als Artiges darin steht, darf sich freuen. Das merkt euch wohl. Nun wollte aber das Mathildchen auch sehen, was vielleicht seine Mama und sein Papa, die Tante, der Onkel und die Großeltern von dem Christkindchen bekämen. Da fehlte es denn auch nicht an den wunderschönsten Sachen. Für die großen Leute war alles auf den hohen Felsen ausgebreitet. Und gar oft musste Mathildchen sich auf die Fußspitzen stellen, um die schönen Kleider, die Uhren und goldenen Ketten, die Ringe und Armbänder, die prächtig gebundenen Bücher und die herrlichen Bilder sehen zu können. Auf einmal standen sie einer hohen Wand gegenüber, an der man nicht weiter konnte. Sie duftete ganz köstlich. Nicht wie Rosen und Veilchen, aber für kleine Nasen noch viel süßer und herrlicher. Ja, was war denn das? Ei, Kinder, das war ein ganzes Gebirge von Lebkuchen, Anisgebackenem, Marzipan, verzuckerten Früchten, Schokoladebonbons, Zuckerbrezeln und so weiter und so weiter. So viele gute Sachen hatte das Mathildchen noch nie in seinem Leben beieinander gesehen. Und es sperrte vor Erstaunen die Augen so ungeheuer weit auf, dass das Christkindchen laut darüber lachen musste. Es nahm aus der süßen Wand von jeder Sorte ein Stückchen und legte es in Mathildchens Schürzchen. Es waren aber so viele, dass sie kaum darin Platz fanden. Und gar manche Apfel und manche Nuss rollten wieder heraus und blieben unbeachtet an der Erde liegen. Christkindchen aber freute sich, das Mathildchen nicht gleich ohne weiteres in das Marzipan oder den Lebkuchen hineinbiss, sondern hübsch damit warten wollte, bis es zu Hause sei. »Jetzt komm, mein liebes Kind«, sagte es freundlich. »Nun du alle meine Herrlichkeiten gesehen, wähle dir zum Christgeschenk davon aus, was dir am besten gefällt.« »Ach«, seufzte Mathildchen, »liebes Christkindchen, dort oben an dem Baum hängt eine Puppe mit blonden Locken, einem Strohhütchen mit einer Pfauenfeder, einer roten Bluse, roten Stiefelchen und einem schwarzen Gürtel, an dem eine kleine Ledertasche hängt. Diese Puppe gefällt mir am meisten von allen. Sie sieht mir so bekannt aus, als ob ich schon lange damit gespielt hätte. Die möchte ich zu gerne haben.« »Du sollst sie bekommen, mein Kind«, sagte Christkindchen, schüttelte seine Flügel ein wenig auseinander, flog hinauf und holte die Puppe, welche ganz oben an der Spitze hing, herunter. »Und was nun noch?« »Noch mehr«, rief Mathildchen erfreut. »Ach, dann gebe mir doch für meine Puppe auch ein Bettchen, in dem sie des Nachts neben meinem Bette schlafen kann, und eine Wärmflasche darin, damit mein Kind sich nicht erkältet.« »Hier, mein Herz«, sagte Christkind, und reichte Mathildchen eines von den schneeweißen Bettchen hin, in dem nicht allein eine Wärmflasche, sondern auch ein schönes langes Schlafkleid und ein weißes Nachthäubchen lag. Mathildchen war außer sich vor Freude. Es drückte bald die Puppe und bald das Bett an sich und hielt dabei sein volles Schürzchen fest. Dabei sah es so drollig aus, dass selbst der Nikolaus lachen musste. »Wie ist es denn mit deinen Schuhen?«, sagte jetzt das Christkind. »Ich meine, die blau lackierten Schuhe da aus Paris dürften im Sommer zu deinem weißen Kleidchen recht niedlich aussehen. Die wollen auf das Puppenbett liegen. Und eines dieser Bilderbücher wäre für die langen Winterabende, die noch nach Weihnachten kommen, auch nicht zu verachten. Meinst du nicht?« »Christkind, liebes Christkind, du gibst mir zu viel, du bist zu gut«, rief Mathildchen entzückt und fiel vor dem Christkind auf die Knie und sah es mit ganz verklärten Augen an. Aber Christkind hob es wieder auf, fuhr mit seiner weißen Hand über die Locken und sprach sanft: »Du bist dankbar und bescheiden, meine Kleine, das ist mir lieb, bleib nur so, und damit du es bleibst, sei fleißig und lerne etwas. Nimm noch dieses Büchlein hier mit den schön gemalten Buchstaben, sieh jeden Tag hinein, und wenn es wieder Weihnachten ist, dann musst du so gut lesen können, dass ich dir eines von den schönen Lesebüchern schenken kann, die hier stehen. Weil man nicht nur mit dem Kopf, sondern auch mit den Händen fleißig sein muss, gebe ich dir dieses Arbeitskästchen. Da sind Nadeln, ein Fingerhütchen und eine Schere darin. Damit lerne hübsch nähen. Und mit den vergoldenen Stricknadeln hier und dem Klüngelgarn strickst du bis zum nächsten Jahr für die kleine Schwester ein paar Strümpfe. Willst du fleißig und folgsam sein und dir Mühe geben, alles gut zu machen?« Als das Christkindchen so sprach, liefen dem Mathildchen wieder wie vorhin dicke Tränen über die roten Wangen, aber nicht wie vorher aus Angst, sondern aus Glück und Freude, und es rief: »Herzliebes Christkind, ich verspreche dir, das ganze Jahr und immer brav und fleißig, folgsam und bescheiden zu sein, so dass du und meine Eltern und alle Leute daheim ihre Freude an mir haben.« »Nun, so geh jetzt, mein Kind«, sagte Christkindlein, indem es die Kleine auf die Stirn küsste. »Die Sternlein werden blasser, und der Mond ist schon lange schlafen gegangen. Eile dich, damit du in dein Bett kommst, sonst erschrickt deine Mama, wenn sie dich morgen in der Früh nicht findet.« Damit packte es dem Mathildchen seine sieben Sachen zusammen, gab ihm alles unter den Arm, ermahnte es, die Schürze hübsch zuzuhalten, und führte es auf den rechten Weg in den Wald. Aber du lieber Himmel, auf dem Christkindplatz war es so warm und schön gewesen, da hatte man nichts von dem Unwetter gemerkt. In dem Walde jedoch schneite es ganz fürchterlich. »Liebes Christkind«, rief Mathildchen, und das Weinen war ihm wieder näher als das Lachen. »Sieh nur, wie es schneit. Bis ich nach Hause komme, sind meine schönen Sachen alle verdorben.« »Das ist ärgerlich«, sagte Christkind. »Da schütteln die Engelchen wieder mein Bett auf und jagen die Flocken durch den ganzen Wald. Aber ich will schon helfen. Hey, Nikolaus!« »Weiß schon, was es soll«, brummte der Alte, ging nach den Felsen und holte einen gar hübschen kleinen Regenschirm von rotem Zeug herbei, spannte ihn selber auf und reichte ihn dem erstaunten Mathildchen. »Den soll ich auch mitnehmen«, sagte er schüchtern. Aber seine Stimme zitterte vor Freude. »Ja, nimm ihn nur, Naseweißchen«, knurrte Nikolaus. »So ein Ding hast du schon lange gebraucht, und wenn du jetzt nach Neujahr in die Schule gehst, wird es dir noch notwendiger sein.« »Danke, lieber Nikolaus, danke«, rief Mathildchen freudig. »Jetzt bin ich ein lieber Nikolaus. Ja, so ist's immer, wenn man den Leuten etwas schenkt, schalt dahinter ihr drein«, während sie schon mit eiligen Schritten den Berg hinablief. Am nächsten Morgen konnte das Mathildchen gar nicht aus dem Bett heraus. Die Mama hatte es wohl schon dreimal geweckt. Der Bruder stand vor ihrem Bette und rief: »Langschläfer, Tiller!« Und die Lisette versicherte ein oder das andere Mal, dass es jetzt Mathildchens Frühstücksmilch der Katze geben werde. Endlich, endlich machte das faule Kind die Augen auf, rieb sich den Sandmann heraus und schaute verwundert in der Schlafstube umher. Sie sah genau aus wie am Abend vorher. Gar nichts Neues war darin zu erblicken. Die Mama wird alles in das gute Zimmer getragen haben, dachte Mathildchen. Dann rief es laut: »Lisette, gib mir einmal meine Schürze, die ist ganz voll mit guten Sachen. Ich brauche heute Morgen kein Brot zu meiner Milch. Ich esse von meinem Guts und dem Bruder gebe ich auch davon.« »Was schwatzt das Kind?« sagte die Lisette und sah ihre Madame ganz verwundert und lachend an. »Du brauchst mich gar nicht auszulachen, Lisette«, rief Mathildchen eifrig. »Ich war heute Nacht oben auf der Böllsteiner Höhe und habe das Christkind und den Nikolaus gesehen und sie haben mir herrliche Sachen geschenkt. Eine prächtige Puppe und blaue Schuhe und einen roten Regenschirm und eine ganze Schürze voll Konfekt. Mama, wo hast denn alles hingetan?« Das war ein Erstaunen. Die Lisette schlug die Hände über den Kopf zusammen. Der Bruder schrie: »Will auch gute Sachen und Regenschirm.« Die Mutter aber nahm ihr Mathildchen auf den Schoß und sagte lachend: »Du dummes kleines Mädchen. Glaubst du denn, die Mama würde ihr Mathildchen in der Nacht auf die Böllsteiner Höhe laufen lassen, ohne etwas davon zu merken? Du hast die ganze Nacht hier süß und sanft neben mir geschlafen. Nur viel zu fest, denn der Papa ist schon längst ausgefahren zu den kranken Leuten und konnte dir nur im Schlaf ein Küsschen geben.« »Wie, Mama?« rief Mathildchen und schluchzte laut. »Ich habe keine Puppe und keinen Regenschirm und kein ABC-Buch.« »Nein, mein Herz, das hast du nur geträumt. Aber wenn du noch zweimal geschlafen, dann ist es Weihnacht. Dann kommt das liebe Christkind von seiner Höhe herunter zu uns. Und vielleicht bringt es dir auch dann etwas von den schönen Sachen, die du im Traume gesehen.« »Ach, liebe Mama, sag ihm, dass es mir alles bringt, was es mir schon heute Nacht geschenkt. Es war gar zu schön.« »Wir wollen sehen, mein Kind.« Zwei Tage lang musste das Mathildchen noch warten. Und während dieser Zeit war es fast mucksmäuschenstill und machte nur halb so viel Lärm als sonst. Denn es musste immer an das Christkind und dessen Herrlichkeiten denken. Sollte das wirklich alles nur ein Traum gewesen sein? Es hatte doch einmal irgendwo ganz deutlich die Puppe mit der roten Bluse und auch das schneeweiße Bettchen gesehen. Nur wusste es jetzt nicht mehr so recht, ob droben auf der Höhe oder im Mamas Schrank. Aber nur Geduld. Endlich musste ja alles kommen. Federn aus Christkindleins Bettchen lagen fast fußhoch. Die goldenen Sterne flimmerten darüber hin. Da schlug die Glocke aus dem Kirchturm fünfmal. Bum, bum, bum, bum, bum. Mathildchen und seine Geschwister saßen im Wohnzimmer und wagten kaum zu atmen. Es raschelte bald an dieser, bald an jener Türe, so geheimnisvoll. Und endlich war die ganze Familie versammelt. Der Papa, die Mama, der Onkel, die Tante, die Katharine und die Lisette. Noch einen Augenblick. Dann hörte man ein silberhelles Glöcklein klingen. Die Saaltüre flog auf. Ach, da war Mathildchens Traum zur Wirklichkeit geworden. Vor ihm stand ein Christbaum fast so hoch wie die Fichten auf der Böllsteiner Höhe. Der war vollgesät mit Lichtern, goldenen Äpfeln und Nüssen, Marzipan, silbernen Kränzen und bunten Glaskugeln. Auf der einen Seite des Baumes stand der Nikolaus, ganz so wie Mathildchen im Traume gesehen, mit dem Pelzrock, der Pelzmütze und einer großen Rute in der Hand. Nur machte er ein freundlicheres Gesicht als damals, denn am Weihnachtsabend, wo alles vergnügt und lustig ist, kann er auch mit dem besten Willen nicht verdrießlich bleiben. Auf der anderen Seite des Baumes aber stand das liebe, goldige Christkind. Und mochte den Kindern auch noch ein wenig bange sein vor dem Nikolaus, so verging ihnen schnell alle Furcht, wenn sie in sein freundliches Gesicht und seine blauen Augen schauten. »Ach, liebes Christkind, bin ich denn wirklich nicht bei dir gewesen?« rief Mathildchen. »Gerade so wie jetzt bist du mir doch erschienen.« Da lachte Christkind, legte die Finger auf den Mund, schüttelte seine Flügel auseinander und weg waren sie alle beide. Die Kinder standen da und starrten die leere Stelle an, wo sie gestanden. »Sie sind zum Fenster hinaus, Kinder«, sagte die Mama. »Papa, mach wieder zu, es kommt kalt herein.« Der Vater schloss das Fenster und die Kinder fingen jetzt an, laut zu jubeln. Da stand ja wahrhaftig alles beieinander, was Mathildchen im Traum geschenkt bekommen hatte. Die Puppe, das Bett, die blauen Schuhe, das ABC-Buch, das Arbeitskästchen, das Strickzeug, der rote Regenschirm. Nichts fehlte und am wenigsten die guten Bissen, die im Christkindchen in die Schürze gesteckt. »Papa, Mama«, rief es entzückt, »es ist alles da. Gewiss habe ich unterwegs beim Heimlaufen die schönen Sachen verloren und ihr habt sie wiedergefunden.« »Richtig«, sagte die Mama, »so wird es sein. Alles kommt zur rechten Zeit. Aber«, und sie drohte dabei mit dem Finger, »nur nicht mehr, wenn es Weihnachten wird, ein naseweißes Mädchen sein.« Das wirkliche Mathildchen atmete tief auf, nachdem die Tante geendet, und sagte: »Die Christbescherung auf der Böllsteiner Höhe möchte ich aber auch einmal sehen.« »Geh«, antwortete Tante, »du bist ein kleiner Furchthase und würdest dich gar nicht getrauen, in die Nähe des Nikolaus zu gehen. Ich glaube fast, heute Abend kommt er hierher.« Husch saßen Georg und Mathildchen auf der Tante Schoß, weil sie sich da sicherer glaubten, und sie hatten wirklich recht. Es rasselte an der Tür und schlug mit einer Rute daran. Man hörte es ganz deutlich. Dann ging die Türe auf und der Nikolaus rief mit seiner brummigen Stimme herein. »Sind hier Kinder geschickt?« Und zugleich rollte eine ganze Ladung von Äpfeln und Nüssen ins Zimmer. Georg und Mathildchen nahmen die Tante fest um den Hals, die aber sagte, »Die Kinder sind recht lieb und brav, Nikolaus. Dann sollen sie hierher kommen und mir ein Händchen geben und einen Vers aufsagen.« Die Tante stand auf, die Kinder drückten sich immer noch scheu an sie, gingen aber doch mit bis zur Türe. »Nun, Mathildchen«, sagte die Tante, »gib jetzt dem Nikolaus eine schöne Hand und sag ihm den Christkindvers, den ich dir gelehrt.« Mathildchen streckte zitternd ihre Hand durch die Türspalte. Da strich ihr der Nikolaus mit der Rute darüber, dass sie schreiend wieder zurückfuhr. »Tut nichts«, rief die Tante lachend. »Sage nun deinen Vers«, und Mathildchen begann. »Liebes Christkind, lass mich sein, stets wie du, so fromm und rein. Lass mich auch so gerne schenken und so gut für andere denken, wie du selbst tust weit und breit in der goldenen Weihnachtszeit.« »Schön«, brummte Nikolaus durch den Türspalt, »strecke jetzt noch einmal die Hand heraus.« Mathildchen gehorchte, und jetzt berührte statt der Rute etwas Weiches ihre Hand, und als dieselbe hereinzog, hielt sie ein großes Lebkuchenherz fest. »Will auch«, rief Georg, »kann aber keinen Vers sagen.« »Das sollst du auch nicht. Sei aber nur nicht mehr so eigensinnig, sonst gibt's Schläge.« So brummte es wieder durch die Türe. Georg streckte nun auch die Hand hinaus, die erst ein bisschen mit der Rute gestreichelt wurde, dann aber ein großes Stück Anis Gebacknes erhielt. »Gute Nacht, jetzt gehe ich wieder fort«, rief der Nikolaus noch herein. Dann hörte man ihn mit seinen schweren Pelzstiefeln forttappen. Im Hof aber gab es noch ein großes Geschrei, denn da hatte er der Lisette, die ihn necken wollte, tüchtig die Rute gezeigt. »Jetzt aber schnell ins Bett, Kinder«, rief die Tante. »Es ist höchste Zeit.« Ende von »Die Geschichte vom naseweisen kleinen Mädchen« Teil 2. Gelesen von Elli, November 2012. Achte Erzählung von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Am Tage vor Weihnachten war das Wetter hell und klar und der Schnee war festgefroren. Da sagte Tante zu den Kindern, »Heute führe ich euch auf den Weihnachtsmarkt. Lasst euch nur schnell die Mäntelchen anziehen und die Hütchen aufsetzen.« Das brauchte sie nicht zweimal zu sagen. In einem Augenblick waren die Kinder fertig. Und nun ging es hinaus in den frischen, klaren Morgen. Man dachte aber gar nicht an die Kälte, denn in den Straßen war so ein geschäftiges Hin- und Herrennen, so ein hastiges Treiben, als ob der schönste Frühlingstag angebrochen wäre. Und fast ein Frühlingsanblick war es auch, als die Tante nun mit den Kindern in die Straße einbog, welche zum Markte führte. Sie hielt Georg und Mathildchen an beiden Händen, und so gingen sie durch zwei lange, dichte Reihen von Fichten und Tannenbäumen aller Art, groß und klein, hell und dunkelgrün, die sich prächtig ausnahmen auf dem weißen, funkelnden Schnee. Um die Bäume herum war so ein Drängen und Schieben der Menschen, dass man kaum vorbei konnte, und überall begegnete man Leuten, die ihre Bäume nach Hause trugen. »Aber Tante«, sagte Mathildchen, »ich dachte, das Christkindchen bringt alles. Und nun holen sich doch da die Menschen ihre Christbäume selbst nach Hause.« »Das ist wahr«, sagte Tante, »aber du vergisst, dass sie das Christkind alle hierher geschickt, und unsichtbar geht es jetzt mit dem Nikolaus umher und sieht und hört alles, was hier vorgeht. Es gibt jetzt so sehr viele Menschen auf der Welt, dass die beiden mit dem besten Willen nicht mehr alle Geschäfte allein fertigbringen können. Und da müssen sie sich schon von den großen Leuten ein wenig helfen lassen. Verstehst du das?« »Ja, Tante, ganz gut«, antwortete Mathildchen. Und befriedigt gingen sie weiter nach dem Markte, wo eine Bude neben der anderen stand, angefüllt mit begehrenswerten Herrlichkeiten. Auch da ging es munter zu, und namentlich vor dem Puppenladen standen ganze Reihen von Kindern, die zusahen, wie die Puppen sich an langen Fäden hin und her schaukelten. Georg und Mathildchen sperrten Mund und Nase auf. Die Tante aber ging bald da, bald dort an eine Bude, sprach leise einige Worte und ließ dann geheimnisvoll etwas in ihre große Markttasche gleiten. »Tante, kaufe mir auch was«, bat Mathildchen. »Die Puppe mit dem rosa Kleid möchte ich gerne haben, die gefällt mir.« »Mir auch kaufen, eine Peitsche«, rief Georg. »Ihr seid klug«, sagte die Tante. »Ihr wollt also schon heute und morgen noch einmal beschert haben?« »Ja, Tante, recht gern«, rief das kleine, mutwillige Volk. Und was wollte die gute Tante machen? Sie kaufte die Puppe und die Peitsche, und als sie erstere gerade dem Mathildchen hinreichen und in die ausgestreckte Hand geben wollte, hörte sie hinter sich sagen, »Ach, wenn doch die schöne Puppe mein wäre!« Sie sahen sich alle um. Da stand ein Häuflein Kinder beieinander, 4 oder 5. Die waren ganz blau und rot gefroren, denn sie hatten nur schlechte, dünne Kleider an. und der Wind zerzauste ihre gelben, unbedeckten Haare. Das Kind, welches gesprochen, war ein wenig kleiner als Mathildchen und streckte immer noch die Hand nach der Puppe aus, obgleich die Größeren es am Rocke zupften und ihm wehrten. Ach, es hätte doch gar zu gern auch einmal in seinem Leben eine schöne neue Puppe gehabt. Aber es waren arme Kinder, für die niemand den Christbaum schmückte und die sich mit dem bloßen Ansehen und Wünschen begnügen mussten. »Möchtest du die Puppe haben?« sagte die Tante freundlich zu dem kleinen Mädchen, und Mathildchen zog sie im Kleid und flüsterte, »Liebste Tante, kaufe doch dem Kind auch eine.« Die Tante aber schüttelte den Kopf, und da das kleine Mädchen nicht antwortete, sondern verschämt wegsah, fragte sie den großen Knaben, ob sie Geschwister seien, wie sie hießen und wo sie wohnten. Er gab auf alles ordentlich Antwort. Die Tante schrieb es in ihr Notizbuch. Dann nickte sie den Kindern freundlich zu und ging weiter. »Aber Tante«, sagte Mathildchen ganz erstaunt. »Komm nur schnell«, lautete die Antwort. »Es ist viel zu kalt, um lange stillzustehen, und wir haben noch eine Menge Geschäfte. Nicht wahr, Mathildchen, die Puppe mit dem rosa Kleid gibst du gern dem kleinen Mädchen. Und Georg überlässt seinen Peitsch dem dicken Jungen mit der Schmutznase, der gerade so groß ist wie er.« »Ja, Tante, sehr gern«, riefen die Kinder. »Aber sie sind ja nicht mehr da. Wir haben sie im Gedränge verloren.« »Nur Geduld, sie werden sich schon wiederfinden. Da hat uns das unsichtbare Christkind einen Teil seiner Arbeit übertragen, und wir müssen uns eilen, dass wir unsere Sache gut machen. Ihr werdet schon sehen, wie das ist.« Nun kaufte die Tante noch allerlei hübsche Spielsachen ein, auch einige warme Kleidungsstücke, dann verschiedenes Gebackene, Glaskugeln, Weihnachtskerzen und zuletzt ein kleines Bäumchen, das Mathildchen zu ihrer höchsten Freude eigenhändig nach Hause tragen durfte. Das kleine Volk verging fast vor Neugierde, was es mit all den Dingen geben sollte. Die Tante aber sagte nur, »Warte bis heute Abend.« Der Abend kam und mit ihm die trauliche Erzählerstunde. Die Kinder saßen eng an die Tante gedrückt und Georg seufzte so recht aus Herzensgrund. »Ach, jetzt brauchen wir nur noch einmal zu schlafen.« »Und dann ist das liebe Christkindchen da«, fuhr Mathildchen fort und klatschte dabei jubelnd in die Hände. »Aber Tante, was erzählst du uns denn heute?« »Heute erzähle ich euch eine Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Die ist noch viel schöner, als das unsrige werden wird. Hört mir recht aufmerksam zu. Vor vielen, vielen Jahren, als ihr noch lange nicht auf der Welt wart, ist der Weihnachtsmarkt ebenso schön gewesen wie heute. Und alle Kinder der Stadt, die Armen wie die Reichen, gingen hin, um sich die Herrlichkeiten zu betrachten. Das Christkind hatte schon damals die Gewohnheit, sich unbemerkt unter die Menge zu mischen. Über sein weißes Kleid hatte es einen langen, dunklen Mantel gezogen und sein Blondköpfchen hielt es unter einer Kapuze versteckt. Niemand konnte es erkennen, und so hörte es, was die Leute miteinander redeten und was sie sich wünschten. Vornehmlich merkte es aber auf die Kinder, ob sie sich bescheiden oder halbgierig und unartig auf dem Weihnachtsmarkt benahmen. Gegen Abend kam es an eine Bude, in welcher die schönsten Kinderspielsachen des ganzen Marktes zu finden waren. Und sie war ganz umdrängt von Kindern, die voll Sehnsucht und Bewunderung die wundervollen Puppen, die Kochherde, die zierlichen Porzellangeschirre, die Puppenmöbel sowie die bunt aufgezäumten Pferdchen, die Flinten, Trommeln und Trompeten betrachteten. Eines machte das andere auf immer neue Wunder aufmerksam, und das Christkind freute sich an ihrer Freude und lachte fröhlich mit ihnen. Auf einmal sah es ganz am Ende der Bude ein kleines Mädchen von etwa 10 Jahren stehen, das einen schweren, zappeligen Buben auf dem Arm hielt, der fortwährend in die Höhe reichte, so dass die Kleine große Mühe hatte, ihn festzuhalten. Sie musste sehr arm sein, denn sie hatte ein ganz dünnes Röckchen an, und ihre Arme waren halb entblößt, aber das Haar war ordentlich gekämmt und in 2 feste Zöpfe geflochten, unter denen ein paar dunkelblaue Augen gar gutmütig und freundlich hervorschauten. Sie lächelte bald dem Brüderchen zu, bald betrachtete sie die schönen Dinge mit einer Freude, dass man sich selbst darüber freuen musste. Christkindchen ging zu dem Mädchen, legte ihm leise die Hand auf die Schulter und sagte mit seiner süßen Stimme, »Liebes Kind, die Sachen da gefallen dir wohl sehr gut. Wähle dir etwas davon aus, was du am liebsten haben möchtest. Ich will es dir zum Weihnachtsgeschenk geben.« Das Kind war dunkelrot vor Freude, seine Augen leuchteten, und sein Blick durchlief die bunte Reihe, die vor ihm prangte. Da reichte das Brüderchen wieder jauchzend mit den Händen empor. Das Mädchen drückte das Kind an sich, folgte seinem verlangenden Blick und sagte dann schüchtern, indem es die Augen niederschlug, »Wenn Sie mir wirklich eine Freude machen wollen, so geben Sie meinem Brüderchen die goldglänzende Trompete, die da oben hängt. Es möchte sie gar zu gerne haben.« Dem guten Christkind kamen die Tränen in die Augen, als es das hörte. Das war ein Kind nach seinem Sinn. Es gönnte dem Brüderchen lieber seine Freude als sich selbst. Schnell nahm Christkind die Trompete herunter, reichte sie dem Brüderchen hin, das hellauf lachte, und ging weiter. Da hätte doch das Christkind dem guten Mädchen auch etwas geben können, rief Mathildchen eifrig. Sei nur ruhig und höre weiter zu. Christkind machte es noch viel besser. Da es alle Menschen kennt, so wusste es, dass das brave Schwesterchen, welches seinen Bruder so lieb hatte, Mariechen hieß, dass seine Eltern sehr arm waren und dass sie ganz am Ende der Stadt in einem alten kleinen Häuschen wohnten. Am nächsten Abend war Weihnacht. Schon flammten überall die Christbäume. Es jauchzten und lärmten die Kinder, in dem kleinen Häuschen aber war es dunkel und still. »Wir sind zu arm, wir können das Christkind nicht bestellen«, sagte die Mutter zu ihren fünf Kindern, als sie beieinander saßen und eines derselben fragte, ob denn das Christkind nicht auch zu ihnen käme. Dabei weinte sie und die Kinder taten es auch. Nur der kleine Bruder war vergnügt, er schmetterte laut auf seiner Trompete. Und das gute Mariechen, welches das älteste der Geschwister war, weinte auch nicht und sagte, »Ach, wir sind ja doch vergnügt. Wir haben einander ja so lieb.« Auf einmal aber ward es lebendig vor dem kleinen Hause. Es klingelte so sonderbar und leise durch die dunkle Nacht. Und da kam ihr wahrhaftig ein Eselchen einhergetrabt. Neben dem ging ein dunkler Mann mit einem langen weißen Bart. Und auf dem Esel saß ein wunderschöner Engel mit weißen glänzenden Flügeln und einem lichtblauen Gewande, das war wie der Winterhimmel mit flimmernden Sternen ganz übersät. Das konnte ja wohl niemand anders sein als unser liebes Christkind mit seinem getreuen Knecht Nikolaus. Der band das Eselchen an der Türe fest. Christkind stieg ab und machte leise die Türe auf und Nikolaus trug die schweren Tragkörbe, die er dem Esel abgenommen hatte, in das Haus hinein. In der Küche stellten sie alles nieder. Dann schellte Christkind laut und lange, dass sie drinnen in der Stube alle in die Höhe fuhren und nach der Türe liefen, um zu sehen, was das bedeutete. Dass es so kommen würde, hatte sich der Nikolaus schon gedacht. Er stand darum vor der Stubentüre und rief, als sie aufging, mit seiner Bärenstimme hinein. Es soll niemand herauskommen als das Mariechen. Da flohen alle voll Furcht wieder zurück und nur Mariechen kam unerschrocken heraus und sagte, »Da bin ich, was soll ich tun?« »Komm herein in die Küche«, brummte Nikolaus jetzt etwas sanfter. Und als sie hereinkam, da war diese ganz erfüllt von dem wunderbarsten Glanze. Und Mariechen sah das Christkind leibhaftig vor sich stehen. Nun erschrak es so sehr, dass es fast umgefallen wäre. Christkind aber fasste es in die Arme und küsste es auf die Stirne und sagte, »Kennst du mich noch?« Und als Mariechen erstaunt mit dem Kopf schüttelte, fuhr es fort. »Aber ich kenne dich, so wie ich alle guten und braven Kinder kenne. Ich war die Frau, die dir gestern auf dem Weihnachtsmarkt die Trompete für den Bruder gab, weil du ihm lieber eine Freude gönntest als dir selbst. Und darum komme ich, um heute auch dir ein Vergnügen zu bereiten. Weil du so gerne gibst, sollst du jetzt deinen lieben Geschwistern und deiner Mutter an meiner Stelle bescheren. Ist dir das recht?« Das gute Mariechen schluchzte laut vor Freude. »O Christkind«, rief es, »so viel verdiene ich ja gar nicht.« »Weine jetzt nicht, Mariechen, sondern eile dich, wir müssen wieder fort«, sagte Christkind. »Gehe hinein in die Stube und schicke sie alle in die Kammer, damit wir anfangen können.« Mariechen wusste nicht, ob es träume oder wache, aber es lief hinein in die Stube und rief zwischen Weinen und Lachen, »Macht euch schnell alle hinein in die Kammer und guckt ja nicht durchs Schlüsselloch, es kommt etwas sehr Schönes.« Die Mutter wollte fragen, aber Mariechen bat sie so herzlich, mit den Geschwistern hineinzugehen, dass sie sich fügte. Dann schloss Mariechen schnell die Türe hinter ihnen zu, lief in die Küche und dann wieder herein und holte auf Christkindchens Geheiß ein weißes Tuch aus dem Schrank, das es über den alten schwarzen Tisch breitete. Dann fing der Nikolaus an, auszupacken und seine sieben Sachen in die Stube zu schleppen. Mitten auf den Tisch stellte er einen Christbaum. Der war über die Maßen schön geschmückt und mit Lichtern ganz übersät. Der Baum stand in einem Moosgärtchen. Darin weideten weiße flockige Schafe mit goldenen Halsbändern und langen roten Beinen. Und ein Schäfer saß auf einem Felsen und blies auf seiner Schalmei. Man hörte es aber nicht. Dann wurden um den Baum große Herzlebkuchen gelegt, für die Mutter und jedes der Kinder einer. Auf jedem schichtete Christkind ein Häufchen Äpfel, Nüsse und Anisgebacknes auf und legte die Pakete daneben, die Nikolaus ihm reichte. Da war für die Mutter ein warmes Tuch, für Gretchen ein Kleidchen und eine schöne Puppe, für Hans eine Mütze und ein Lesebuch, für Jakob ein Kittel und eine Flinte und für den kleinen Trompeter, der spaßigerweise auch Peterchen hieß, warme Schuhe und Strümpfe und ein paar wundernette Pferdchen mit roten Zäumen. Mariechen half auspacken und auflegen und war ganz außer sich vor Freude. Als sie fertig waren, sagte Christkind, »Für dich, Mariechen, habe ich nichts. Was meinst du dazu?« »Oh, liebes Christkind«, rief Mariechen und hob die gefalteten Hände in die Höhe, »ich bin doch die glücklichste von allen. Du gibst mir das Schönste und Beste, indem ich den anderen bescheren und ihre Freude sehen darf.« »Recht so, meine Kleine«, antwortete Christkind und küsste Mariechen wieder auf die Sterne. »Bleibe so gut und liebevoll. und es wird dir wohlergehen auf der Erde, und alle Menschen werden dich lieben.« »Wir müssen fort«, mahnte Nikolaus. »Wir sind noch lange nicht fertig.« »Ich komme schon, alter Brummbär«, sagte Christkind, breitete seine Flügel auseinander, lächelte Mariechen noch einmal freundlich zu, und fort waren sie. Nur ganz aus der Ferne hörte man noch Eselchens Glöcklein klingen. In dem engen Häuschen aber erhob sich jetzt ein Jubeln und Jauchzen, wie es in keinem der reichen stattlichen Häuser froher und herzlicher sein konnte. Auf Mariechens Ruf waren alle aus der dunklen Kammer herausgestürzt, standen erst einen Augenblick wie versteinert, und dann brach die helle Freude los. »Ach, was für ein schönes Kleid! Wie, eine Flinte für mich! Ich schieße euch alle tot! Piff, paff, puff! Ein Buch, ein Buch! Daraus lese ich euch vor! Zieh, Gaul, zieh!« So ging es wohl eine Viertelstunde lang ohne Aufhören. Man wurde fast taub vor dem Lärmen. »Aber Mariechen, du hast ja gar nichts«, riefen auf einmal die Geschwister, nachdem sie sich an ihren Geschenken und dem strahlenden Christbaumsack gesehen. Die Mutter, die bis dahin nur bald gelacht, bald geweint hatte, nahm ihr Mariechen in den Arm, küsste und drückte es fest an sich und sagte zu den anderen: »Seht ihr nicht, dass sie das Beste bekommen hat? Weil sie so gerne gibt, durfte sie uns geben, und das ist immer noch 10-mal seliger als nehmen.« Wie nun die Tante schwieg, denn die Geschichte war zu Ende, blieben die Kinder noch ein Weilchen stille sitzen. Dann sagte Mathildchen: »Tante, ich möchte die rosa Puppe, welche du mir heute gekauft hast, gerne dem kleinen Mädchen bescheren, das wir heute auf dem Markt gesehen. Wenn wir nur wüssten, wie es heißt und wo es wohnt.« »Und ich will die Peitsche bescheren«, rief Georg. »Wollt ihr gerne?«, sagte die Tante. »Nun, das ist schön. Da haben wir ja alle drei den nämlichen Gedanken. Und ich weiß auch, wie die Kinder heißen und wo sie wohnen. Heute Abend erlaubt euch die Mama, ein Stündchen länger aufzubleiben. Da sollte mir eine ganze Weihnachtsbescherung für sie rüsten helfen.« Georg und Mathildchen klatschten vor Freude in die Hände und liefen geschäftig hin und her, der Tante zu helfen. Erst wurde das Tannenbäumchen hereingebracht, welches sie auf dem Markte gekauft hatten, wurde in ein Moosgärtchen gesteckt, in dem gleichfalls rotbeinige Schafe weideten. Und hernach wurde feierlichst die große Tasche herbeigeschleppt, die so viele Schätze verschlungen hatte und die sie nun alle wieder herausgeben musste. Die Kinder bekamen Nadeln und Faden, damit fädelten sie die Glasperlen ein. Dann wickelten sie feinen Draht um die goldenen und silbernen Nüsse und knüpften lange Seidenfäden an die Konfektstücke. Die Tante hing alles auf, befestigte die Kerzchen an dem Baume, und bald stand er fertig geschmückt vor ihnen. Dann wurden die Spielsachen und Kleidungsstücke, welche die Tante besorgt hatte, herbeigeholt. Für jedes Kind wurde ein Päckchen gemacht und sein Name darauf geschrieben. Dass die rosa Puppe und die Peitsche mit dabei waren, versteht sich von selbst. Sie waren kaum fertig, als es anklopfte und eine Frau hereintrat, die gar ärmlich, aber reinlich gekleidet war. Die Tante begrüßte sie freundlich und sagte zu ihr: »Liebe Frau, da haben wir, mein Mathildchen, mein Georg und ich, eine kleine Christbescherung für ihre Kinder hergerichtet. Nehmen Sie alles mit sich, verstecken Sie es daheim und morgen Abend, wenn es 5 Uhr schlägt, zünden Sie den Kinderchen den Christbaum an. Da brennt er gerade zur selben Zeit mit dem unsrigen.« Die Frau war überglücklich. Sie drückte der Tante die Hand, küsste Georg und Mathildchen und packte dann mit deren Hilfe alles wohl zusammen. Nun waren aber die Kinder sehr müde, so wie die Tante auch. Sie setzte sich mit ihnen noch einen Augenblick auf das Sofa und nahm jedes in seinen Arm. Da sagte Mathildchen, indem es sein Köpfchen an die Schulter der Tante legte: »Tante, ich bin so vergnügt. Ich denke gar nicht mehr daran, dass morgen schon Weihnachten ist. Ich meine, ich habe mir schon beschert.« »Ich bin auch vergnügt, mein Goldkind«, antwortete die Tante, »denn es gibt eine Bescherung nach meinem Sinn. Aus den großen, allgemeinen Bescherungen, wo die armen Kinder in fremden Häusern und unter den Augen von fremden Leuten in einen Saal mit einigen Christbäumen getrieben werden, wo sie sich kaum umzusehen, noch weniger laut zu freuen wagen und dann, wenn sie heimkommen, ihr dunkles Stübchen noch dunkler finden, mache ich mir im Grunde nicht viel. Wenn ich ein König wäre, müsste am Weihnachtsabend in jedem Häuschen, wo Kinder sind, den Christbaum brennen und wäre auch nicht größer als meine Hand.« Die Tante sagt es eigentlich nur für sich, denn die Kinder hätten es doch nicht verstanden und waren auch schon halb eingeschlafen. Als es aber wieder Abend ward, da brauchte die Tante nichts mehr zu erzählen, denn da war der heilige Christ selber gekommen und hatte alle Wünsche, Träume und Hoffnungen in glückselige Wirklichkeit verwandelt. Georg und Mathildchen waren außer sich vor Freude. Sie wussten kaum, was sie zuerst und am meisten bewundern sollten. Mathildchen stand vor der herrlichsten Puppenküche und war bereits in voller Tätigkeit, einen Kuchen zusammenzurühren. Da rief sie plötzlich aus ihrem Jubel heraus: »Ach, Tante, eben denke ich daran. Jetzt ist es auch hell bei den armen Kindern und beschert es bei ihnen. Das ist doch noch das Allerschönste. Ja, das Allerschönste, wiederholte der Georg von seinem neuen Schaukelpferde aus. Ende von der 8. Erzählung Die Geschichte vom Weihnachtsmarkt. Gelesen von Elli, November 2012. Ende von Weihnachtsmärchen für Kinder von Luise Büchner.